NDR Kultur. Sonntagsstudio. Heute hat die ARD-Themenwoche über die Gerechtigkeit begonnen. Vielerlei Denkanstöße zum Thema liefert das Stück Zeit der Schuldlosen. Siegfried Lenz schrieb es ursprünglich als Hörspiel, arbeitete es dann zu einem Theaterstück um, das 1961 am Deutschen Schauspielhaus in Hamburg uraufgeführt wurde. Dass der Text auch heute noch bewegt, zeigt die szenische Lesung, die Sie in den kommenden knapp 2 Stunden hören werden. Am 18. März haben sich dazu renommierte Schauspieler im St. Pauli-Theater zusammengefunden, unter anderem Burkhard Klausner, Stefan Gwildis, August Zirner und Jens Harzer. Siegfried Lenz, Zeit der Schuldlosen. Erster Teil. Ein kahler, vergitterter Raum, der den Eindruck einer Behelfszelle macht. Unentschiedenes Licht. 9 Männer stehen zusammen, gewissermaßen ein repräsentativer Querschnitt der Bevölkerung. Die Männer führen ein leises, ungeduldiges Gespräch. Sie erscheinen wie Leute, die man gerade verhaftet hat. Vor dem primitiv vergitterten Raum, eine Lederpeitsche im Arm, steht ein schäbig uniformierter Wächter. Schräg hinter ihm führt eine knapp geschwungene Eisentreppe nach oben. Der Hotelier löst sich aus der Gruppe und lauscht. Still. Es kommt jemand den Gang hinab. Es wird Zeit. Ich habe nichts getrunken seit heute Morgen. Der Bankmann tritt an das primitive Gitter und wendet sich an den Wächter. Wächter! Wächter! Ja? Ich muss telefonieren. Niemand weiß, wo ich bin. Meine Frau muss Bescheid wissen. Und die Bank. Sie müssen es erfahren. Ich sehe es ein. Die Schritte kommen näher. Alle treten näher an das Gitter heran, stehen im Licht einer nackten elektrischen Birne, blicken erwartungsvoll auf die Eisentreppe. Wir müssen darauf bestehen, dass man unsere Angehörigen informiert. Sie müssen wissen, wo wir sind und was uns zugestoßen ist. Das ist das Wichtigste. Noch wichtiger ist, dass wir etwas zu trinken bekommen. Es muss ein Irrtum sein. Heute gibt es keine Irrtümer mehr. Zumindest ist die Regierung dieser Ansicht, wenn sie über die Schuld des Menschen befindet. Heute gibt jeder einen prächtigen Schuldigen ab. Sparen Sie Ihren Zynismus, Konsul. Wir alle hier sind unschuldig, das wissen Sie genau. Man hat es uns sogar zugesichert. Aber nur mündlich. Ich wäre froh, wenn es auch in meinen Papieren stünde, vielleicht als Berufsangabe, unschuldig. Ich habe einen vollen Laster draußen stehen. Sie warten im Hafen auf die Ladung. Still! Draußen sind Schritte zu hören. Dann wird eine Tür aufgestoßen und auf der Treppe erscheinen Sasson, ein junger, blasser, magerer Mann, der die Spuren der Folter an sich trägt. Hinter ihm der Major, ein Offizier von eleganter Brutalität. Der Wächter nimmt Haltung an. Sasson kommt die Treppe herab, bleibt stehen. Bevor die Eingeschlossenen reagieren können, ist der Major schon wieder verschwunden. Ich muss protestieren, Major. Ich bin unabkömmlich in meinem Hotel. Sie können mich hier nicht festhalten. Der Gouverneur war oft mein Gast. Ich weiß, doch jetzt sind Sie sein Gast. Wir bestehen darauf, dass unsere Angehörigen informiert werden. Außerdem muss man an unseren Arbeitsplätzen Bescheid wissen. Wir sind fast einen Tag hier. Es ist ein Irrtum. Ich protestiere. Wann gibt es etwas zu trinken? Wir sind unschuldig. Meine Herren, niemand ist von ihrer Unschuld mehr überzeugt als wir selbst. Wir wissen auch, dass wir Mühe hätten, in dieser Stadt Bürger zu finden, die so frei von Makel sind wie Sie. Doch das ist gerade der Grund, warum wir Sie hier zusammengebracht haben. Wir hätten niemanden ausgesucht, von dem wir gewusst hätten, dass er sich je etwas hat zu Schulden kommen lassen. Auch wenn es Sie in Erstaunen setzen wird, diesen Zwangsaufenthalt verdanken Sie nur Ihrer vollkommenen Schuldlosigkeit. Es ist eine Idee des Gouverneurs. Unter den Eingeschlossenen tritt eine begreifliche Ratlosigkeit und Unruhe ein. Niemand weiß, wo wir uns befinden. Sie haben es in der Hand, diesen Zustand zu beenden. Der Gouverneur hat eine Bitte an Sie. Warum lässt er uns dann in den Kerker bringen? Der Gouverneur hat das Recht, die Bürger gelegentlich mit einer Bitte anzugehen, und zwar jedermann, der den Schutz und die vielfältigen Vorzüge des Staates genießt. Worum er sie bittet, ist lediglich eine Gefälligkeit, die nur verweigern wird, wer den stillschweigenden Pakt übersieht, den jeder von uns mit der Regierung schließt. An diesen Pakt gegenseitiger Dienstleistung möchte der Gouverneur sie erinnern. Sie, meine Herren, von deren absoluter Schuldlosigkeit er am tiefsten überzeugt ist. Morgen beginnt der Kongress der Zahnärzte. Fast alle Delegierten wohnen in meinem Hotel. Ich muss die Abendessen arrangieren. Wissen Sie, was das bedeutet? Der Gouverneur weiß es einzuschätzen. Mein Laster steht genau vor einem Kino, da, wo Sie mich rausgeholt haben. Es liegt nur an Ihnen, meine Herren. Sie haben die Möglichkeit, die bescheidene Bitte des Gouverneurs in einer halben Stunde zu erfüllen. Danach wird diese Tür augenblicklich für Sie geöffnet werden und Sie können zu Ihren Angehörigen zurückkehren und zu Ihrer Arbeit. Was verlangt er von uns? Heute haben wir Revision in der Bank. Der Name des Gouverneurs wird Sie hinreichend entschuldigen. Meine Ziege! Herren, sie steht immer noch angebunden und jetzt müsste sie schon zum zweiten Mal gemolken werden. Der Name des Gouverneurs wird ihr über alle Schwierigkeiten hinweghelfen. Hören Sie zu, um was der Gouverneur Sie bittet. Ich bringe Ihnen einen Mann. Er wurde vor 2 Tagen verhaftet, nach dem missglückten Attentat auf die Familie des Gouverneurs. Dieser Mann war an dem gemeinen Attentat beteiligt. Er hat es bereits zugegeben und er hat auch gestanden, dass er selbst auf den Wagen schoss. Doch er ist nicht bereit, seine Komplizen zu nennen, die Hintermänner dieses Verbrechens. Er ist ebenso wenig bereit, seine Überzeugungen aufzugeben, die ihm dieses Verbrechen erleichterten. Er hat ein Geständnis ohne Reue abgelegt. Und er war hochmütig genug, uns zu sagen, dass er, sobald ihm nur die Möglichkeit dazu gegeben sei, ein neues Attentat vorbereiten werde. Ich hoffe, damit sind Sie über Ihren Nachbarn im Bilde. Was haben wir damit zu tun? Der Gouverneur bittet Sie um Ihre Mitarbeit. Er hatte die Idee, diesen Mann Ihnen zu überantworten, 9 ausgesuchten, ehrenwerten Bürgern dieser Stadt, deren Schuldlosigkeit außer Zweifel steht. Der Gouverneur gibt Ihnen freie Hand, mit diesem Mann zu tun, was Sie für nötig halten, damit er Ihnen die Hintermänner dieses Attentats nennt oder sich bereit erklärt, seine Überzeugungen aufzugeben und für uns zu arbeiten. Wir haben es versucht. Doch es ist uns nicht gelungen. Der Gouverneur glaubt, dass es Ihnen eher gelingt. Sobald Sie es erreicht haben, wird sich diese Tür öffnen und Sie können gehen, wohin Sie wollen. Rufen Sie den Wächter, wenn es soweit ist. Ratlosigkeit, die bis zur leisen Empörung geht, die Eingeschlossenen flüstern. Wächter! Ja? Bring ihn rein zu den anderen. Ja. Der Wächter sperrt gleichgültig die Tür auf, schiebt Sasson in den vergitterten Raum zu den anderen. Der Major verschwindet über die Eisentreppe. Die Eingeschlossenen stehen Sasson gegenüber, sehen ihn teils befremdet, teils verwundert an wie eine Kuriosität. Sasson steht unentschlossen neben der einzigen Pritsche im Raum. Der Arzt geht auf ihn zu. Ihr Rücken blutet? Ja. Dann legen Sie sich doch auf die Pritsche. Haben Sie Schmerzen? Wurden Sie gefoltert? Ich kann stehen, es geht schon wieder. Dann legen Sie sich doch hin, das sind ja nur Platzwunden. Sie stammen aus der Unterhaltung mit Julius. Julius? Bei der letzten Umfrage wählte man ihn zum beliebtesten Polizisten. Platzwunden, Blutergüsse. Der Arzt hilft Sasson, der sich auf der Pritsche ausstreckt. Die Polizei weiß, wie weit sie gehen darf, ohne an Beliebtheit einzubüßen. Wir haben nichts damit zu tun. Es wird bestimmt ein Irrtum sein. Es ist kein Irrtum. Es ist Ihre neue Methode. Sie haben sie auf unserer Universität ausprobiert, als Sie bei einigen Studenten Waffen fanden. Sie haben diese Studenten nicht selbst zur Verantwortung gezogen, sondern übergaben sie Unschuldigen. Die Unschuldigen wurden gezwungen, ein Urteil zu fällen. Welches? Na, das Gleiche, was wir fällen werden. Sie sind wahnsinnig. Was will der Gouverneur mit diesem Trick erreichen? Nee, es ist kein Trick. Es ist eine neue Möglichkeit zu töten. Wahrscheinlich hat er erkannt, dass er sich den Anschein eines anderen Lebens verschafft, indem er die Art zu töten wechselt. Er überlässt es Schuldlosen zu tun, was er für richtig hält. Aber warum? Was beabsichtigt er damit? Es gehört zu den Gewohnheiten der Großtiere, gelegentlich deutlich zu machen, wie schwer das Regieren ist. Darum überlassen sie ihre Macht für kurze Zeit gern anderen, ihren Hofnarren, ihren ehrgeizigen Söhnen oder Leuten wie uns. Sie übertragen ihnen etwa eine Stadt für einen Tag zu regieren oder ein bestimmtes Urteil zu finden und damit geben sie ihnen eine solide Möglichkeit zur Blamage. Der Ingenieur öffnet seinen Hemdkragen, nimmt seinen Schlips ab und steckt ihn in die Tasche. Es ist hier heiß wie in einem Affenhaus. Man kommt hier um vor Durst. Wächter! Lassen Sie ihn. Er wird Ihnen nicht helfen. Wie lange soll es denn dauern? Der Bauer setzt sich auf den Fußboden. Es ist niemand, der die Ziege füttert. Und gemolken werden muss sie auch schon zum zweiten Mal. Hör doch auf mit deiner Ziege. Was soll denn nun werden? Wir haben eine präzise Aufgabe, die zu lösen ist. Das ist doch nicht Ihr Ernst. Dieser Mann hat Schmerzen. Er ist doch gefoltert worden. Ihr Zynismus ist schamlos, Konsul. Warum? Warum soll es schamlos sein, wenn der Konsul uns daran erinnert, aus welchem Grund man uns hier eingesperrt hat? Natürlich hat man uns eine Aufgabe gestellt. Es gibt Aufgaben, die man aus Würde zurückweist. Ich verzichte darauf, mich zum Vernehmungsrichter des Gouverneurs ernennen zu lassen. Das klingt sehr gut. Das ist ein Wort unter Männern, zu denen zu gehören ich leider nicht die Ehre habe. Ich gebe zu, dass ich schwach bin. Jedenfalls müssen wir irgendetwas tun. Wenn ich von etwas überzeugt bin, so davon, dass dies kein Traum ist. Somit besteht die Möglichkeit, etwas zu tun. Ich sage Ihnen das nochmal, dieser Mann da auf der Pritsche, der hat Schmerzen. Und glauben Sie im Ernst, dass er Ihnen anvertrauen wird, was die Polizei nicht mit Gewalt aus ihm herausholte? Was man uns zumutet, ist doch einfach absurd. Außerdem ist keiner von uns, der die Praktiken des Verhörs beherrscht. Ich weigere mich, auf dieses Spiel einzugehen. Denn wir können nicht etwas zurückweisen, ohne es versucht zu haben. Der Mann gehört zu uns, er ist wie wir. Das ist eine Täuschung, er gehört nicht zu uns. Er war an dem Attentat auf den Gouverneur beteiligt und hat bereits zugegeben, dass er schuldig ist. Wir aber, und er weiß, es sind unschuldig. Er weiß außerdem, dass wir nur seinetwegen hier sind und sofort wieder herauskommen, sobald er uns die Namen seiner Komplizen genannt hat. Besteht also nicht ein Unterschied zwischen ihm und uns? Doch, Sie haben recht. Auch für den Gouverneur besteht ein Unterschied. Diesen Mann dort hasst er. Uns alle. Uns verachtet er. Hat niemand eine Zigarette für mich? Ich habe Tabak. Wir können uns Zigaretten drehen. Wir brauchen Papier. Hat niemand Papier? Niemand? Wächter? Ja. Besorge uns Zigaretten oder Papier. Tut mir leid. Dann eben nicht. Schon erledigt. Wir werden uns das Rauchen abgewöhnen. Wir werden uns noch mehr abgewöhnen. Aus dem Hintergrund der Gruppe löst sich der Drucker, kommt nah heran und umklammert mit den Händen das Gitter. Wächter, hörst du mich? Ja. Schließ auf sofort. Ich muss nach Hause. Nimm deine Hände vom Gitter. Ich habe mit dieser Sache hier nichts zu tun. Von der Nachtschicht habt ihr mich hierher geschleppt. Deine Hände. Sie dürfen das Gitter nicht berühren. Meine Frau ist krank. Und das Kind. Ich muss nach Hause. Hörst du? Schließ auf. Geh einen Schritt zurück. Gehen Sie zurück. Er schlägt zu. Der Wächter holt kurz mit der Lederpeitsche aus und schlägt zu. Der Drucker stöhnt auf, reißt seine Hände zurück, krümmt sich wimmernd zusammen. Tut mir leid, die Hände. Sie dürfen das Gitter nicht berühren. Der Drucker taumelt nach hinten, weist dabei seine Hände den anderen vor. Meine Hände da. Ja, setzen Sie sie auf die Pritsche. Der Drucker schüttelt den Kopf, lässt sich neben dem Bauern auf den Boden nieder, drückt und behaucht seine Hände. Der Gouverneur war oft mein Gast. Ich werde ihm berichten, was hier vorging. Ich werde dagegen protestieren. Damit werden Sie ihm einen Gefallen tun. Proteste sind die Lieblingslektüre der Großtiere. Dadurch fühlen Sie sich aufs Beste bestätigt. Ich halte es nicht mehr aus. Ich darf einfach nicht daran denken. Woran? Wir haben Revision in der Bank. Der halbe Rechnungshof sitzt bei uns und ich bin nicht da. Mein Freund, diese Sorge schmeichelt Ihnen. Aber Sie würden erschrecken, wenn Sie wüssten, wie gut der halbe Rechnungshof ohne Sie auskommt. Jeder von uns ist auf die befremdlichste Weise entbehrlich. Betroffene reden anders. Im Augenblick, ja. Ich war einmal betroffen. Ich hatte die Ehre, dem Gouverneur mit meinem Vermögen zu helfen, damals, als er nur seine Beredsamkeit und ein paar hausgemachte Bomben besaß und den Terrorismus noch in Abendkursen lernte. Was mich dazu brachte, ihm finanziell beizustehen, war mein Eindruck, dass es sich in seinem Fall um einen korrekten Rebellen handelte. Nachdem sein Erfolg nicht mehr rückgängig zu machen war, bestellte er mich zum Finanzminister auf Lebenszeit. Was das Schlimmste war, ich hielt mich für einen unersetzbaren Finanzminister und richtete mich darauf ein. Wissen Sie, wie lange die Spanne dieses Lebens dauerte? 8 Tage. Der Ingenieur zieht den Schlips aus der Tasche, wickelt ihn um seine Faust. Man vertrocknet hier drin. Wir müssen uns jetzt für irgendetwas entscheiden. Nicht für irgendetwas. Wir haben eine präzise, begrenzte Aufgabe. Ich schlage vor, dass wir abstimmen. Worüber? Ob wir uns mit der Aufgabe befassen, die man uns gestellt hat. Es gibt keine andere Möglichkeit, hier herauszukommen. Also, anscheinend ist niemand dafür, niemand dagegen? Wir sollten es zumindest versuchen. Sie wissen aber, dass dieser Mann Schmerzen hat. Wir vergrößern sie nicht. Der Ingenieur dreht sich plötzlich um, wendet sich an Sasson auf der Pritsche. Er nähert sich ihm langsam mit entschuldigend ausgestreckter Hand. Bleiben Sie ruhig auf der Pritsche. Bitte, bleiben Sie doch liegen. Sie wissen, dass wir unschuldig sind, dass es von Ihnen abhängt, ob und wann wir hier herauskommen. Sie haben uns nichts getan und wir haben Ihnen nichts getan. Doch jetzt sind wir aufeinander angewiesen. Wir sind abhängig von Ihnen. Darf ich Ihnen mein Taschentuch geben? Es ist sauber, heute früh gerade eingesteckt. Erreicht Sasson sein Taschentuch. Wir können verstehen, dass Sie der Polizei nichts sagen konnten oder sagen wollten. Niemand verrät seine Freunde. Sie können das Taschentuch behalten. Aber jetzt steht etwas anderes auf dem Spiel. In diesem Raum sind 9 Männer, alle unschuldig, die ihre Freiheit erst zurückbekommen, wenn sie gesprochen haben. Sie haben es in der Hand, darüber zu entscheiden, was mit uns geschieht. Bitte, Sie müssen uns verstehen. Sobald Sie sprechen, sind wir frei. Ich verstehe Sie. Ja. Jeder wird Sie verstehen. Ich wusste, dass wir Ihnen nicht gleichgültig sind. Sie sind allein, wir sind 9, fast alle haben Familie. Jeder steht in einem Beruf vor dringenden Aufgaben, die er hat unterbrechen müssen. Das kann keinem gleichgültig sein. 9 Schicksale sind wichtiger als 1. Wichtiger? In welcher Hinsicht wichtiger? Er meint die Maßeinheit für Schicksale. Sie wissen schon, was ich meine. Sind Sie verheiratet? Nein. Wir sind es beinahe alle. Unsere Familien brauchen uns, unsere Kinder. Wir sind bereit, jede Rücksicht auf sie zu nehmen und dafür erwarten wir nicht mehr, als dass sie ebenfalls Rücksicht auf uns nehmen. Und die Ziege, die muss was zu fressen bekommen, sie muss trinken. Halt dein Maul, deine Ziege beginnt mir allmählich zu stinken. Verstehen Sie, was ich meine? Sie als Einzelner haben das Schicksal von 9 unschuldigen Männern in der Hand. Im Allgemeinen unterwirft sich der Einzelne dem Willen bzw. dem Wohl der größeren Zahl. Im Allgemeinen? Steht das irgendwo geschrieben? Ich kann mich nicht erinnern, gelesen zu haben, dass im Zweifelsfall immer der Einzelne das Opfer sein muss. Ich habe Sie nicht hierher bringen lassen. Ich bin nicht schuld daran, dass Sie von mir abhängig sind. Aber Sie geben doch zu, an dem Attentat an den Gouverneur beteiligt gewesen zu sein. Sie selbst haben auf den Wagen geschossen. Ja. Ich habe auf ihn geschossen. Sie haben ihn nicht getroffen? Ich traf seine Leibwächter, die sich vor ihn warfen. Sie haben 2 getötet? Ja. Ja. Ja, ich glaube. Demnach wissen Sie, was Sie erwartet. Oder zweifeln Sie noch an Ihrem Ende? Nein. Ich zweifle nicht daran. Ich selbst habe es mir ausgesucht. Sie können mich nur töten. Es kann mir nichts Besseres geschehen. Denn wenn Sie es tun, hat das Attentat seinen Sinn, obwohl es erfolglos war. Der Tod legitimiert unseren Versuch. Wenn Sie davon überzeugt sind, dann verstehe ich nicht, warum Sie uns nicht helfen. Ihnen scheint nichts mehr daran zu liegen, hier herauszukommen. Uns aber liegt sehr viel daran. Warum helfen Sie uns nicht? Jetzt hören Sie doch mal auf. Sie sehen, wie es dem Mann geht. Ich sage Ihnen, dieser Mann ist gefoltert worden. Es geht mir besser, Doktor, danke. Das ist es. Sie können für sich selbst nichts ändern, doch Sie haben die Möglichkeit, uns hier herauszuhelfen. Sie wünschen, die Namen meiner Freunde zu erfahren, die bei dem Attentat beteiligt waren. Mehr nicht. Gibt es mehr? Ihre Namen sind das Einzige, was ich besitze. Solange sie niemand kennt außer mir, ist es mir gleichgültig, wann und auf welche Art man mich tötet. Es würde sich aber etwas für mich ändern, wenn ich Ihnen die Namen meiner Freunde verriete. Ich hätte einen anderen Tod vor mir. Und wir? Sie sprechen nur von sich. Was meine Freunde tun, das tun sie auch für Sie. Und was soll das sein? Wissen Sie es nicht? Würde. Ein bisschen Würde für den Menschen, mehr wollen wir nicht. Wir hörten dieses Wort schon einmal. Offenbar ist es sehr in Umlauf gekommen. Der Ingenieur sieht zum ersten Mal hasserfüllt auf Sasson, wendet sich ab, geht zur Gittertür und ruft den Wächter heran, der sich ihm gleichgültig nähert. Der Ingenieur massiert seinen Hals. Wächter, komm her. Ja? Komm noch näher. So. Und jetzt hör mir zu. Du gehst jetzt nach oben hier zu deinem Major und bestellst ihm einen Gruß von mir und sagst ihm, dass wir nicht weiterkommen, ohne etwas zu trinken. Er soll sofort etwas schicken. Wenn ich nicht sofort etwas zu trinken bekomme. Der Wächter deutet mit der Lederpeitsche auf die Hände des Ingenieurs. Deine Hände, sie dürfen das Gitter nicht berühren. Geh jetzt sofort. Tut mir leid, ich darf diesen Platz nicht verlassen. Das bringt ihn uns so nahe. Er ist nicht besser dran als wir. Dann ruf den Major. Der Major ist weggefahren zum Gouverneur. Dann ruf einen anderen, oder soll ich rufen? Niemand würde es hören. Und selbst wenn es jemand hörte, so würde er nicht kommen, weil er keine Möglichkeit dazu hat. Der Wächter geht einige Schritte zurück auf den Platz, auf dem er immer steht wie ein Möbel. Ihr Rufen wäre schlicht verschenkt. Sie sollten es wissen. Bei aller Macht haben Großtiere seltsamerweise undifferenzierte Sinne. Sie sehen und hören nur, was ihnen Erfolg verspricht. Das Ohr der Macht kann man nur auf einer einzigen Wellenlänge erreichen. Aus dem Hintergrund nähert sich halbwegs der Lastwagenfahrer. Hey, Wächter, noch einen Augenblick. Mir ist es wurscht, was ihr mit meinem Laster macht. Die Karre steht genau vor einem Kino und natürlich im Halteverbot. Sollte mir alles wurscht sein. Wir beide werden es nicht bezahlen. Aber wenn du unseren lieben Chef siehst, ja, dann sag ihm, er soll mir was zu essen schicken. Allmählich drückt es mich. Hüftfährt's, klar? Wenn ich richtig sehe, handelt es sich in diesem Fall um ganz gewöhnlichen Hunger. Tut mir leid. Ich darf diesen Platz nicht verlassen. Solange ihr mir nichts zu essen gebt, dann fühle ich mich für jede Aufgabe ungeeignet. Klar? Geben Sie sich keine Mühe. Hier sind wir uns selbst überlassen. Wir kommen nur raus, wenn wir dem Gouverneur bringen, was er erwartet. Und was er erwartet, das wissen wir. Der Hotelier kommt ebenfalls an die Pritsche heran, setzt sich behutsam. Entschuldigung, lieber Freund, darf ich Ihnen auch etwas sagen? Sie wissen, wer ich bin? Ich verstehe Sie vollkommen. Ich bin sogar überzeugt, dass ich bis zu einem gewissen Punkt genauso handeln würde wie Sie. Doch ich bin ebenso überzeugt, dass ich dann so handeln würde, wie man es von einem Einzelnen erwartet, der das Schicksal von 9 Männern in der Hand hat. Und was verpflichtet den Einzelnen dazu? Die gleiche Würde, die Sie vorhin genannt haben. Es gibt unzählige Beispiele, die das beweisen. Man kann etwas bezweifeln, auch wenn es bewiesen ist. Wie man auch an etwas glauben kann, das noch keinen Beweis gefunden hat. Der Hotelier steht wieder vom Fußende der Pritsche auf. Gut. Ich kann einsehen, dass Sie Ihre Freunde retten wollen, die am Attentat beteiligt waren. Sich selbst können Sie nicht retten, das wissen Sie zumindest so lange nicht, wie Sie bei Ihren bisherigen Überzeugungen bleiben. Doch Sie haben ja selbst gehört, dass es noch einen anderen Weg gibt und für Sie und auch für uns. Wahrscheinlich hätten Sie sogar die Möglichkeit, Ihr Leben zu retten. Sie könnten mit uns diesen Raum verlassen und frei sein. Man würde Sie begnadigen. Begnadigen? Wozu? Zum Verrat? Sie haben auf den Gouverneur geschossen. Trotzdem gibt Ihnen der Gouverneur die Chance, straflos auszugehen. Die Güte der Großtiere ist rätselhaft und wen sie ereilt, er hat nichts zu lachen. Amen. Sie brauchen sich nur bereit zu erklären, für den Gouverneur zu arbeiten. Sie würden damit nicht nur sich selbst helfen. Wissen Sie, was das bedeutet? Ich vermute es. Warum zögern Sie dann noch? Wenn ich weiterlebe, ist unser Versuch gescheitert. Dann war das Attentat erfolglos. Man kann sich auch in der Wahl seines Todes vergreifen. Ich habe mir diesen Tod ausgesucht, weil es das einzige ist, den ich auf mich nehmen kann. Und nun bitte ich Sie, auch mich zu verstehen. Natürlich weiß ich, dass wir frei wären, wenn ich die Namen meiner Freunde verriete oder wenn ich meine Überzeugungen verriete. Natürlich ist es denkbar, dass ich mich bereit erkläre, für den Gouverneur zu arbeiten. Doch dann würde ich den Tod verlieren, der meinem Leben die Sinnlosigkeit nimmt und den Ekel. Sie vergessen etwas. Wir haben einen Anspruch darauf zu leben. Und ich habe einen Anspruch auf meinen Tod. Verflixt nochmal. Wir müssen zu einem Ergebnis kommen. Wir wissen doch, was von einem Ergebnis abhängt. Ich muss zugeben, dass ich enttäuscht bin. Enttäuscht? Wovon? Von unserem Preisschützen hier? Sie haben doch gehört, er ist nicht nur ein Attentäter, er will auch ein Märtyrer sein. Und das sind die Gefährlichsten. Sie fordern sogar mit Ihrem Beispiel, dass man sich töten lassen muss. Sie sind durchaus mit einem Blutbad einverstanden, nur mit der Maßgabe, dass dieses Blutbad nicht profanen, sondern erhabenen Zielen dient. Und die Schmerzen, die Sie auf sich nehmen, steigern nur Ihren Missionswahn. Ich weiß, warum ich es in unserer Gesellschaft voller Erlöser nie ausgehalten habe. Was uns angemessen ist, das ist Gleichgültigkeit. Eine Bruderschaft der Gleichgültigen sollte man gründen. Der Ingenieur lehnt sich an die Wand. Ich kann nichts mehr sagen. Ich muss etwas zu trinken haben! Wir können aber nicht erwarten, dass etwas geschieht. Der Einzige, der sich das erlauben kann, ist der Gouverneur. Wir müssen etwas unternehmen. Das geht jetzt nicht. Nicht jetzt, Mann. Sie müssen Rücksicht nehmen. Dieser Mann wurde gefoltert. Lassen Sie ihm Zeit. Der Lastwagenfahrer streckt sich auf dem Boden aus. Ich jedenfalls hau mich ein Weilchen hin. Ich saß die ganze Nacht am Steuer und außerdem habe ich Hunger. Weckt mich, wenn es etwas Besonderes passiert. Hier wird nichts Besonderes passieren. Das Licht wird schwächer. Die Eingeschlossenen liegen und stehen reglos da. Einen Augenblick wird es ganz dunkel. Dann nah beieinander der Student und der Drucker. Haben Sie Schmerzen in der Hand? Da. Meine Finger, die sind aufgeplatzt. Gott. Oh, wie das brennt. Wie das klopft, diese Schweine. Ich würde Ihnen gerne helfen. Ich muss hier raus. Ja. Wir wollten immer ein Kind haben, seit 14 Jahren. Nun ist es da. Krank. Mit verkrüppelten Füßen. Wie lange wollen wir uns hier festhalten? Meine Frau kann nicht aufstehen. Wir können nicht sehr viel tun. Der Hauch kühlt nicht mehr. Ich könnte die Finger abhacken. Woran denken Sie? Na, an ihn. Er ist an allem schuld. Nein, er ist schuldlos, wie wir. Er hat seinen Tod bereits auf sich genommen. Er hat zugegeben, dass er leicht stirbt? Niemand stirbt leicht. Auch wenn er seinen Tod als Protest ansieht. Vielleicht glaubt er in seinem Tod ein Alibi zu finden. Doch vor dem Tod kommt das Sterben. Sie sind auf seiner Seite. Ich bin auf der Seite der Opfer. Ich werde immer auf der Seite der Opfer sein. Er ist ein Leibeigener seiner Überzeugung. Sein Leben hatte nur ein einziges Ziel, den Gouverneur zu töten. Das ist zu wenig. Ruhe da! Da kann ich ja nicht mal 2 Stunden durchschlafen. Beklagen Sie sich nicht. Ich wäre schon mit 1 Stunde Schlaf zufrieden. Wenn man so alt ist wie Sie, braucht man vielleicht keinen Schlaf mehr. Ich aber brauche ihn. Ich habe die ganze vorletzte Nacht am Steuer gesessen. So viel kann ich nicht in die Waagschale werfen. Ich beschäftige mich nur mit meinen nächtlichen Schweißausbrüchen seit 3 Monaten. Halten Sie doch die Fresse! Sie öden mich schon die ganze Zeit an. Sie reden wie ein Narr. Wie spät ist es? Hat niemand eine Uhr? Ich muss eingeschlafen sein. Dann wünsche ich ein ausnehmend frohes Erwachen. Ach, Sie sind ja auch schon wieder da. Es besteht kein Anlass zum Staunen. Seit ich diese Zelle mit Ihnen teilen darf, müssen Sie sich an meine Allgegenwärtigkeit gewöhnen. Ich habe jetzt genug. Mir klebt die Zunge schon am Gaumen fest. Wir sind unschuldig, wir alle. Bis auf ihn da. Alles geschieht nur seinetwegen. Ich bin dafür, dass wir zu einer Lösung kommen. Ich habe Lösungen immer als Taktlosigkeit angesehen. Aber gelegentlich muss man sich wohl eine Taktlosigkeit leisten. Man ist sie sich schuldig wie eine Rasur. Der Ingenieur tritt an die Pritsche und blickt entschlossen auf Sasson herab. Stehen Sie auf. Dieser Mann kann nicht aufstehen. Er hat Schmerzen. Wir haben andere Schmerzen. Es geht schon, Doktor. Sasson erhebt sich mühsam, geht zur Wand und lehnt sich an. Sie haben es gehört. Wir müssen jetzt zu einer Lösung kommen. Bitte verstehen Sie uns doch. Hier sind 9 unschuldige Männer, die auf Ihre Entscheidung warten, die ein Recht haben auf Ihre Entscheidung. Welche Entscheidung meinen Sie? Nennen Sie uns die Namen Ihrer Komplizen, die bei dem Attentat dabei waren. Außer Ihnen waren noch einige dabei. Ja, es waren noch 4 dabei. Einer war von einem Dach eine Bombe, aber sie ging nicht los. Die anderen 3 warteten an der Hauptstraße. Sie warteten umsonst. Nachdem ich geschossen hatte, fuhr das Auto durch Nebenstraßen zum Hafen. Nennen Sie Ihre Namen. Und ich verpflichte mich, Ihre Freunde zu warnen, sobald wir draußen sind. Ich schwöre es, dass Sie entkommen werden. Nur sagen Sie etwas, damit das hier aufhört. Ich kann nichts sagen. Ich habe die Namen für die Folterung vergessen. Sie werden mir nie mehr einfallen, um keinen Preis. Und wir? Ist die Freiheit von 9 unschuldigen Männern nichts? Man kann ein Leben nicht mit einem anderen Leben aufwiegen. Sie nicht, ich weiß. Sie haben Ihre Überzeugung, Ihre allmächtige Überzeugung. Aber die ist nichts mehr als der brutalste Egoismus, den ich kenne. Solche Überzeugungen sind unmenschlich, denn sie kennen keinen Verzicht. Sie irren sich. Unsere Überzeugungen fordern nichts als Verzichte. Einer meiner Freunde promovierte mit 21 Jahren zum Doktor der Naturwissenschaft. Er hatte eine glänzende wissenschaftliche Karriere vor sich. Er hatte ein großes Erbe zu erwarten. Er verzichtete auf alles, als das Los ihn traf, und er ging hin und tötete in einer Nacht einen Kurier des Gouverneurs, weil wir die Papiere brauchten. Er verzichtete auf alles und tat es. Ich brauche von Ihnen keine Belehrung und schon gar keine Einweihung in Ihre Praktiken. Es fehlt nicht viel, und er wird uns beweisen, dass der Terror eine Religion ist. Ich verlange, im Namen dieser unschuldigen Männer verlange ich, dass Sie die menschliche Konsequenz ziehen, die sich aus unserer Lage ergibt. Wir sind ja bereit, uns dafür zu revanchieren. Ich habe gute Verbindungen. Der Gouverneur war oft Gast in meinem Hotel. Sie dürfen sicher sein, dass Sie es nicht umsonst tun. Und wofür wollen Sie mich bezahlen? Für meinen Verrat oder für mein menschliches Verhalten? Ich warne Sie. Auf Hochmut reagiere ich allergisch. Passen Sie mal auf, Freundchen. Sie scheinen wohl nicht bemerkt zu haben, was hier geschieht, mit wem Sie zusammen sind. Moment, darf er sich nicht setzen? Nein! Ich glaube, er steht ganz bequem. Seine Antworten sprechen zumindest dafür. Der Hotelier geht auf Sasson zu. Ihre Gesichter berühren sich fast. Hören Sie zu. Ich hörte von einem verwundeten Partisanen, der seine Kameraden auf der Flucht mit sich trugen, obwohl sie dadurch langsamer vorwärts kamen. Sie ließen ihn nicht im Stich. Auch als man ihnen den Weg abschnitt und sie einschloss, sie weigerten sich, ihn zu verlassen. Der Verwundete aber wusste, dass er ihnen den Weg in die Freiheit versperrte. Er sah, dass bei ihm allein die Entscheidung über Leben und Tod seiner Leute lag. Er hatte es in der Hand, alle sterben zu lassen, und er handelte, wie er zu handeln hatte. Da er einen Revolver nicht halten konnte, ließ er sich von der Bahre kippen und warf sich in eine Schlucht. Seine Kameraden kamen frei, und sie wussten, wem sie es zu verdanken hatten. Es konnte nicht schwer sein für ihn. Er hatte nichts anderes preiszugeben als sich selbst. So kommen wir nicht weiter. Solche Geschichten können wir uns sparen. Er geht einfach hinter seiner Überzeugung in Deckung, und dort erreicht ihn nichts. Das regt mich auf! Überzeugungen sind mir immer wie Krankheiten vorgekommen, die durch Begeisterung übertragen werden. Ich sehe mich außerstande, mich für irgendetwas in dieser Welt zu begeistern. Außer für Zierfische und Spieluhren. Aber ich fürchte, das reicht nicht aus. Passen Sie auf. Wenn an unserer Stelle Ihre gesamte Familie hier wäre, Ihr Vater, Ihre Mutter, all Ihre Geschwister, und Sie könnten über Ihre Freiheit entscheiden, was würden Sie tun? Würden Sie nicht die Namen Ihrer Komplizen preisgeben? Würden Sie nicht um jeden Preis versuchen, für die Freiheit Ihrer Angehörigen zu sorgen? Ich würde Sie umarmen und schweigen. Vielleicht würde ich Sie noch bitten, für mein Schweigen Verständnis zu haben, doch da Sie mich kennen, würde es wohl nicht nötig sein. Es würde Ihnen also nichts ausmachen, Unglück über Ihre ganze Familie zu bringen, nur weil Sie glauben, den Götzendienst an Ihren Überzeugungen ausüben zu müssen? Sie wären zu dieser Verachtung fähig? Es ist keine Verachtung. Man kann auch sterben, um damit der Idee der Liebe zu dienen. Habt ihr das gehört? Und von einem Burschen, der das sagt, sind wir abhängig. Ich sagte doch, er ist ein Verbrecher. Mir ist das klar. Und wegen sowas sitzt man hier und hungert und kann nicht raus. Komm mal her. Ich? Ja, du. Wer denn sonst? Komm her zu mir. Sasson stößt sich von der Wand ab und geht zum Bankmann. Sag mal, schämst du dich nicht? Wenn ich das getan hätte, was du getan hast, dann würde ich jetzt nicht solch eine Lippe riskieren. Dann wüsste ich, was ich den anderen schuldig bin. Man erträgt es leichter, anderen etwas schuldig zu sein, als sich selbst etwas schuldig zu sein. Reiz mich nicht, mein Junge. Sasson sieht ihn überlegen an und schweigt. Also was ist? Einigen wir uns? Siehst du ein, wozu du 9 unschuldigen Männern gegenüber verpflichtet bist? Unschuldigen, sage ich. Heute kann man nur unschuldig sein, wenn man eine gewisse Schuld auf sich nimmt. Haut ihm in die Fresse dafür. Das hat er verdient. Ich möchte Ihnen einen Vorschlag machen. Sehen Sie, der Gouverneur hat versprochen, dass wir alle sofort herauskommen, sobald Sie sich bereit erklären, für den Gouverneur zu arbeiten. Sie brauchen demnach nicht Ihre Freunde zu verraten, zumindest wird es nicht gleich von Ihnen verlangt. Wenn Sie sich bereit erklären, sind wir alle zunächst einmal frei. Wir, aber besonders Sie, frei. Denken Sie daran, was sich auf diese Weise erreichen lässt. Was wollen Sie von mir? Sie erinnern mich fortwährend an ein Zahlenverhältnis. Sie sagen, wir sind 9 und du bist einer. Nun, wenn wir hier unten die einzigen Menschen auf der Welt wären, dann hätten sie mich längst überzeugt. Dann wüsste ich, was ich zu tun hätte. Aber da draußen erleben Millionen, deren Seufzen ich bis hierher höre. Und ich könnte sie mit dem gleichen Recht fragen, warum sie nicht gewillt sind, Rücksicht auf diese Millionen zu nehmen, indem sie mir die Namen meiner Freunde lassen, die sich gegen dieses Seufzen auflehnen. Wenn Sie schon glauben, dass sich die kleinere Zahl der größeren opfern muss, warum tun Sie es dann nicht? Nein, ich werde mich nie bereit erklären, für den Gouverneur zu arbeiten. Ich muss Sie enttäuschen. Stopf dem doch das Maul. Ich kann das Gefasel nicht mehr hören. Sasson geht, vom Arzt unterstützt, zur Pritsche und legt sich hin. Trotzdem, gibt es ein Gefasel, das nachdenklich macht? Ja, Sie sind auch so eine Marke. Sie geruhten mich bereits darauf hinzuweisen. Ich habe es mir zu Herzen genommen. Nur merkt man nichts davon. Es liegt daran, ich denke, mit Verzögerungen. Dann müssen Sie sich mal ordentlich durchputzen lassen. Vielleicht geht's dann schneller. Ich habe den Ehrgeiz, alles sehr langsam zu verstehen. Der Bauer taucht neben der Pritsche auf, kauert sich hin und blickt Sasson lange und unsicher lächelnd an. Einen Moment, Herr. Oh Gott, jetzt fängt er mit seiner Ziege an. Hörst du mich, Herr? Natürlich. Ich möchte dir was sagen. Ja? Als das Unwetter kam und die vielen Bäume entwurzelte, durften wir das Holz mitnehmen. Ich tauschte es gegen ein Boot und fischte damit im Fluss. Dann kam der heiße Sommer und der Fluss trocknete aus. Da tauschte ich das Boot gegen Saatgetreide. Ich säte es aus, aber dann kam der Wind. Warum erzählst du mir das alles? Warte nur, Herr. Ich tauschte ein Stück Land gegen Holz ein, um einen Schuppen zu bauen. Aber bevor ich den Schuppen hochzog, kam einer und bot mir dafür für einen Stapel Holz, Bretterholz, eine Ziege. Er wohnt hier in der Vorstadt. Ich brachte die Bretter zu ihm und er gab mir die Ziege. Auf dem Heimweg hielten sie mich an und brachten mich hierher. Das ist eine traurige Geschichte. Aber was habe ich damit zu tun? Du kannst dafür sorgen, dass wir freikommen. Ich habe es verstanden. Es liegt alles bei dir. Und ich bitte dich sehr, Herr, sorg dafür, dass wir freikommen. Du irrst dich. Es sieht vielleicht so aus, als ob ich dafür sorgen könnte, doch ich kann es nicht. Auch mit Anlauf kommt niemand über seinen Schatten. Vielleicht geht es mit Mitleid? Es gibt etwas, das noch stärker ist als Mitleid. Was, Herr? Die Tränen der Kinder, die über ihre gefolterten Väter weinen. Ich war dabei, als sie einen von uns, einen Bäcker, in seiner Backstube folterten, während seine Kinder dabei waren. Später kühlten sie seine Wunden mit Mehl. Meinst du, du kannst uns nicht helfen? Die Hilfe, die du von mir erdenkst, wäre zu klein. Gemessen an den Folgen, die sie für andere hätte. Diese Folgen wären so schlimm, dass niemand sie tragen könnte. Komm, Kutzi, setz dich wieder hin. Auch dir wird es nicht gelingen, aus einem Stein einen Menschen zu machen. Ein Stein erwacht nicht von einer Lebensgeschichte. Ich hätte nicht gedacht, auf so viel Unnachgiebigkeit zu stoßen. Natürlich werde ich meine Konsequenzen daraus ziehen. Man lässt uns hier verdursten. Und verhungern. Wir ziehen jetzt andere Seiten auf, sonst kommen wir hier nie raus. Ich war von Anfang an dafür. Schließlich ist der Junge ein Verbrecher. Auch ein Verbrecher ist vor Verzweiflung nicht sicher. Ihnen fällt wohl zu allem was ein, was? Gegen Einfälle ist man wehrlos. Ich bin dafür, dass wir abstimmen. Abstimmen? Worüber? Wenn wir abstimmen, bekommen wir klare Verhältnisse. Dann erfahren wir zumindest, wer auf wessen Seite steht. Jede Abstimmung enthält ein Urteil. Na und? Was wir hören wollen, ist dies. Wer ist für ihn, wer ist gegen ihn? Die Männer blicken zu Boden. Alle wissen, dass solch eine Entscheidung Folgen haben kann. Wir müssen zu einem Ergebnis kommen. Darum frage ich noch einmal, wer ist für, wer ist gegen ihn? Gegen ihn. Nichts als gegen ihn. Und Sie? Er muss doch einsehen. Also? Dagegen. Und du? Tut mir leid, Herr. Aber du willst uns ja nicht helfen. Gegen ihn? Ja, aber es tut mir leid. Und Sie? Durch sein Verhalten hat er mir keine andere Wahl gelassen. Also auch gegen ihn. Weiter. Bis hierher kann ich ihn noch verstehen. Das heißt, für ihn? Ja, für ihn. Konsul? Ohne Meinung. Sie müssen sich entscheiden. Pardon, ich habe mich entschieden. Keine Meinung. Sie müssen mit Ja oder Nein antworten. Dafür oder dagegen. Es ist keine Entscheidung mehr, das ist Zwang. Also ohne Meinung. Doktor? Der Mann hat Schmerzen. Für oder gegen ihn? Für ihn. Jetzt wissen wir zumindest, woran wir sind. Haben Sie das Urteil dieser Männer gehört? Ja, ich kann es nicht ändern. Bedeutet es Ihnen denn nichts, dass 9 unschuldige Männer festgehalten werden, weil Sie ein Verbrechen begingen und sich nun weigern, dafür einzustehen? Was ich getan habe, habe ich unabhängig von Ihnen getan. Zwischen dem, was ich getan habe und Ihrer Lage, besteht keine Verbindung. Für Sie ja, für Sie besteht keine Verbindung, aber für uns... Denn alles, was wir hier aushalten, haben wir Ihretwegen auszuhalten. Ich warne Sie zum letzten Mal. Überlegen Sie es sich alles sehr genau, sehr gewissenhaft. Sonst werden Sie was erleben. Das Licht wird schwächer. Die Eingeschlossenen stehen und sitzen reglos da. Sie scheinen zu schlafen. Der Student kriecht zur Pritsche, auf der Sasson liegt. Schlafen Sie? Nein. Warum? Wo ist Ihre Hand? Was wollen Sie? Hier, eine Kapsel. Sie müssen sie in den Mund stecken und zerbeißen. Dann dauert es nur noch 20 Sekunden. Es ist das Wertvollste, das ich besitze. Warum? Ich habe es immer bei mir. Eingenäht, im Hosenaufschlag. Sie werden nichts spüren als einen Kampf. Nur ein Gefühl... Als ob Hämmer auf Sie einschlagen, 20 Sekunden lang. Dann ist alles vorbei. Ich brauche kein Gift. Es verkürzt den Weg. Es gibt Ihnen eine Garantie. Worauf? Auf die Freiheit. Nein. Ich verzichte auf diese Garantie. Wir müssen dem Henker die Mühe des Tötens überlassen, auch wenn es für ihn nur eine Formalität ist. Er muss selbst den Augenblick bestimmen. Behalten Sie das Zeug für alle Fälle. Wozu? Es wird Sie schützen. Vor wem? Vor uns. Vor den Unschuldigen. Sie sollten sich keine Illusion darüber hingeben, wozu Leute fähig sind, die in dieser Zeit unschuldig geblieben sind. Da, nehmen Sie die Kapsel. Danke. Ich brauche das Gift nicht. Sehr freundlich. Ich trenne mich nicht leicht davon. Der Student zieht seine Hand wieder zurück und steckt die Kapsel ein. Nacheinander erwachen die Eingeschlossenen. Ruhe! Was habt ihr denn da immer zu quatschen? Mein Gott, wie spät ist es? Ist schon wieder eine Nacht vorbei? Das kann doch nicht sein. Ich fürchte, es ist so. Ich darf gar nicht an zu Hause denken. Jetzt bin ich wach. Und wenn ich jetzt mal wach bin, kann ich nicht wieder einschlafen. Auch daran ist dieser Bursche schuld mit seinem Gequatsche. Ich hätte nicht gedacht, dass meine Schlaflosigkeit sich eines Tages als nützlich herausstellen würde. Offenbar können uns aber sogar unsere Leiden nützen, wenn wir lange genug warten. Das war wohl sehr klug, wa? Im Gegenteil. Ich versuchte, mich selbst zu trösten, und man kann doch wohl nicht sagen, dass Trost etwas Kluges ist. Sie ödern mich an. Jetzt habe ich Hunger. Meine Geduld ist zu Ende. Ist er immer noch da? Auf der Pritsche. Klar, den bequemsten Platz hat der Bursche. Plötzlich geht der Arzt zur Pritsche. Alle sehen ihn an. Der Arzt sammelt sich. Entschuldigen Sie. Ja, Doktor? Ich muss mit Ihnen sprechen. Ich habe sehr lange gewartet, Sie wissen es. Ja, ich weiß, ich habe Ihnen viel zu verdanken. Darum werden Sie versuchen zu verstehen, wenn ich gezwungen bin. Ja, hört euch das nur an, wie der Doktor mit ihm redet, mit diesem Verbrecher. Er ist auch noch höflich zu ihm. Ich habe lange gewartet. Doch, nun muss ich Ihnen sagen, dass das so nicht weitergehen kann. Wir müssen zu einem Ergebnis kommen. Es hängt nicht von mir ab. Hören Sie, ich muss in die Klinik. Seit 3 Wochen beschäftige ich mich mit einer Frau. Ein Mammakarzinom, hoffnungslos, wie es zuerst aussah. Aber die Klinik hat auf meine Empfehlung hin ein Präparat gekauft, ausnahmsweise. Das ist sehr teuer. Es sollte ein Versuch sein. Aber jetzt, schauen Sie, das Karzinom geht zurück. Ich glaube es jedenfalls. Wissen Sie, was das bedeuten könnte? Wenn es mir gelingt, diese Frau zu heilen. Ja, ich verstehe, Doktor, aber was erwarten Sie von mir? Soll ich mit dem Verrat an meinen Freunden das Leben dieser Frau retten? Aber es wäre doch nicht nur ein Leben. Wenn es mir gelingt, sie zu heilen, dann ist meine Vermutung ein wenig bestätigt und es könnten vielleicht Hunderte geheilt werden. Ist ein Verrat gerechtfertigt, wenn man ihn im Namen einer größeren Zahl begeht? Ja, aber nicht im Namen einer Zahl. Im Namen des Lebens. Manchmal hat auch der Tod gute Gründe auf seiner Seite. Welchen Wert soll ein Leben haben, wenn jeder Tod es lächerlich machen kann? Ich kann an keine Forderung glauben, die nur im Namen des Lebens gestellt wird. Ja, Moment, und in wessen Namen haben Sie auf den Gouverneur geschossen? Im Namen eines besseren Lebens und eines besseren Todes, im Namen des Gewissens. Das hört sich fast überzeugend an. Mich stört nur die Promptheit, mit der unser Scharfschütze antwortet. Merkwürdig, wer so warm im Schoß einer Überzeugung ruht, kennt offenbar nicht die Schauer des Zweifels. Er ist fertig, der hat für alles seine fertigen Meinungen. Das ist beinahe beneidenswert, aber nur beinahe. Ich muss Ihnen sagen, dass ich Ihre Haltung verabscheue. Sie geben vor, mit Ihren Freunden solidarisch zu sein, aber dadurch verletzen Sie eine viel größere Solidarität. Sie reden von Gewissen, ja, aber Ihre Haltung hat uns allen gezeigt, wie wir Ihr Gewissen einschätzen müssen. Ich würde nicht zögern, es ein Patentgewissen zu nennen. Es funktioniert nach Gutdünken. Mein Lieber, ich habe Ihnen nichts mehr zu sagen. Der Arzt wendet sich erbittert ab. Der Lastwagenfahrer tritt näher, packt Sasson. Dann werde ich mich mal mit ihm unterhalten. Komm hoch, von der Pritsche, los! Sasson steht auf. Schneller! Stell dich hierher, gegen die Wand, so. Und nun pass mal gut auf, Freundchen. Ich rede nicht so unklar wie die anderen. Ich verstehe nur ja oder nein. Hast du das verstanden? Ja oder nein? Das ist doch auch deine Sprache. Was ich zu sagen habe, habe ich gesagt. Irrtum! Du kannst noch mehr sagen. Also, was ist? Ich kann nur wiederholen. Bei mir nicht. Damit bin ich nicht zufrieden. Sieh dich um. Hier sind 9 Männer. Alle haben eine saubere Weste. Und nur weil du auf den Gouverneur geschossen hast, müssten wir das hier aushalten. So. Und nun raus mit den Namen, schnell! Der Lastwagenfahrer packt Sasson an den Aufschlägen des Jacketts und schlägt mit der flachen Hand zu. Hast du mich verstanden? Hören Sie auf, ihn zu schlagen. Ich kann mich nicht erinnern, dass jemand durch einen Kinnhaken überzeugt wurde. Wer war bei dem Attentat noch dabei? Wieder schlägt er mehrmals. Sasson stößt auf. Ich will die Namen hören! Die Namen! Schlagen Sie doch nicht so hart zu. So versteht er mich besser, nicht wahr? Du verstehst mich doch so besser, hm? Wir können es nur noch hoffen. Warum sagst du denn jetzt nichts mehr? Fällt dir nichts mehr ein? Verstehst du nicht? Die Namen deiner Komplizen! Ich rede mit dir! Er schlägt noch einmal zu. Sasson hat sehr große Mühe, aufrecht zu stehen. So, jetzt lassen Sie ihn zufrieden. Mischen Sie sich nicht ein, ausgerechnet Sie. Sie sind wohl auch immer noch für ihn, was? Da sind Sie der Einzige hier. Haben Sie gehört, was der Doktor zu ihm gesagt hat? Ja, das habe ich gehört. Na, was wollen Sie dann? Ich will darauf hinweisen, dass Ihre Fäuste zu weich sind. Sie könnten sich zerschlagen. Er kann sich doch wehren. Warum wehrt er sich denn nicht? Aus Rücksicht. Er lässt sich nur mit Ebenbürtigen ein. Ah, verschwinden Sie. Er wendet sich wieder Sasson zu. Hast du mich nicht verstanden? Ich will den Namen hören. Wir alle. Wir verlangen, dass du uns hier rausbringst. So wie du uns hier reingebracht hast. Bis bald! Ha! Hier seht, was er gemacht hat. Er hat sich die Finger abgehackt. Mit diesem Messer. 2 Finger. Mein Gott, seht das nur. Was ist los? Ihr müsst mich rausbringen. Jetzt müsst ihr mich rausbringen. Er presst seine verstümmelte Hand gegen den Unterleib, krümmt sich zusammen. Er hat sich die Finger abgehackt. Wächter! Ja, was ist denn geschehen? Ein Riemen, schnell. Ihr müsst mich rausbringen. Wächter, mach sofort auf! Los! Er hat sich die Finger abgehackt. Wir müssen ihn rausbringen. Tut mir leid. Ich darf die Tür nicht vorher öffnen. Pfui, was? Was heißt das? Begreifst du denn nicht? Siehst du denn nicht, wie er blutet? Zwei Finger! Das Gitter! Du darfst es nicht berühren. Ich scheiß drauf! Mach sofort auf, hörst du? Der Wächter schlägt mit der Lederpeitsche zu. Der Ingenieur stöhnt vor Schmerz und Wut auf, zieht sich blitzartig zurück. Der Arzt hat seinen Gürtel in der Hand. Du Hund! Warte nur, du! Warte nur! Die Jacke runter, den Ärmel hoch. Er bindet die Hand des Druckers ab. Jetzt müsst ihr mich rausbringen. Jetzt! Wächter! Ja? Du musst den Major benachrichtigen, sofort! Dieser Mann braucht Hilfe! Der Major ist nicht zu sprechen. Wann ist er denn zu sprechen? Sobald ihr fertig seid. Sie können diesen Mann nicht ohne Hilfe lassen. Er wird Hilfe erhalten. Er braucht sie sofort. Ich will das nicht mehr aus. Jetzt müsst ihr mich weglassen. Setzen Sie sich hin. Das ist unmenschlich. Ich fürchte das Gegenteil. Ich habe nicht gesehen, wie er es machte. Ich hörte nur was, dann warf er sich zurück und ich sah das Messer. Noch einmal so lange und ich werde wahnsinnig. Es gibt keine Garantie, dass wir es nicht schon Bleiben sind. Bleiben Sie sitzen. Der Konsul zieht sein Hemd aus der Hose, reißt einen Streifen ab, dazu ein Stück vom Ärmel des Hemdes. Hier, Doktor, Sie können es zum Verbinden nehmen. Den Manschettenknopf brauche ich noch. Es wird nicht viel helfen, er muss eine Spritze bekommen. Sie waren Zeuge. Es tut mir leid. Ich danke Ihnen. Danken? Ich weiß, warum er es getan hat. Ja, aber es stimmt nicht deinetwegen. Unseretwegen hat er das getan. Er wollte uns die Tür aufmachen, aber das geht ja in deinen Schädel nicht rein. Bleib schön stehen. Wehe, wehe, wenn du dich noch einmal auf die Pritsche setzt. Er scheint ihn überhaupt nicht zu berühren. Nichts macht Eindruck auf ihn. Nicht einmal die Verwundung dieses Mannes. Machen Sie mit mir, was Sie wollen. Ich kann Ihnen den Namen meiner Freundin nicht nennen. Ich weiß, Sie können mich nicht verstehen. Sie haben mich im Namen dieses Augenblicks verurteilt. Für Sie ist dieser Augenblick nur ein Missgeschick, das bald vergessen sein wird. Für mich aber ist es die letzte Möglichkeit, die Opfer meiner Freunde zu bestätigen. Natürlich, irgendwann werden alle Leiden durch die Geschichte korrumpiert, die ausgehaltenen Schmerzen verächtlich gemacht, die Überzeugungen, für die man sich quälen ließ, mit Nachsicht belächelt. Niemand, der gelitten hat, ist davor sicher. Es gibt für alles Friedhöfe, auch für unsere besten Ziele. Unsere Leiden sind das Einzige, was sich nicht in Frage stellen lässt. Das ist tadellos. Ich muss sagen, das überzeugt mich. Obwohl es unsere Lage nicht verbessert. Das ist ein Fall von unerwünschter Wahrheit, vor der ich schon immer Respekt hatte. Bleib stehen. Du kommst nicht wieder auf die Pritsche. Und jetzt? Bringt ihr mich denn nicht raus? Gleich muss doch was geschehen. Mach doch endlich Schluss! Dieser Mann kann hier nicht bleiben. Er muss behandelt werden. Er muss eine Spritze bekommen. Hörst du das? Verstehst du überhaupt, was du angerichtet hast? Macht das immer noch keinen Eindruck auf dich? Ich bitte ihn um Entschuldigung. Der Lastwagenfahrer wendet sich Sasson zu und schlägt ihn. Was? Um Entschuldigung bittest du ihn? Frech bist du auch noch! Erst lässt du es so weit kommen und dann bittest du ihm eine Entschuldigung und denkst, damit ist alles getan. Also willst du dich jetzt entscheiden? Wieder ein Schlag. Sasson fällt zu Boden. Der Lastwagenfahrer versucht, ihn aufzurichten. Steh auf! Los! Komm hoch! Er kann nicht. Sie sehen doch, dass er besinnungslos ist. Er soll aufstehen! Halten Sie sich nicht damit auf, ihn zur Besinnung zu bringen. Tun Sie doch gleich, woran Sie denken. Das ist der sicherste Ausweg. Ich habe Sie nicht gefragt. Oft sind auch unerbetene Ratschläge gut. Komm hoch, sage ich! Sasson ist ohne körperliche Kontrolle. Gouverneur hat uns alles überlassen. Einen Mord als Liebesdienst. Reden Sie doch nicht. Diesem Verbrecher wäre es gleichgültig, wenn wir zugrunde gingen. Vielleicht hofft er sogar darauf. Das glaube ich auch. Er würde nichts tun, um unseren Tod zu verhindern. Hört doch auf zu reden und tut etwas! Keine Angst, wir haben schon etwas getan. Einstweilen allerdings nur in Gedanken. Was soll das heißen? Mein Verehrter, jeder von uns hat schon so vielen den Tod gewünscht. Gegnern und Freunden. So vielen, dass wir alle über einen stattlichen geheimen Privatfriedhof verfügen. Ich bin überzeugt, dass es auf der Erde keine Probleme der Überbevölkerung mehr gäbe, wenn sich an all unseren Nachbarn das erfüllte, was wir ihnen mitunter wünschen. Passen Sie mal auf, Konsul. Dieser Bursche hat kein Hehl daraus gemacht, dass er uns verachtet. Er wäre bereit, an uns einen Mord durch Gleichgültigkeit zu gehen. Ist Ihnen das egal? Kommt Ihnen nicht einmal der Gedanke, sich zu wehren? Sie werden überrascht sein. Ich weiß es nicht. Ich kann es nicht entscheiden. Und denken Sie an den Mann, der dort sitzt. Hier. Er braucht sofort Hilfe. Zählt sein Leben nicht? Man kann sich weigern, etwas einzusehen, selbst wenn die Argumente der Weigerung fehlen. Komm hoch, sage ich. Wach auf! Das war erst der Anfang. Mach doch endlich Schluss. Macht Schluss, ja! Das Licht wird schwächer. Die Eingeschlossenen stehen und liegen reglos. Man hört nur leises Stöhnen. Der Student wendet sich an den Arzt. Doktor, Doktor, schlafen Sie. Was gibt's? Ich merke es, in diesem Raum bereitet sich etwas vor. Spüren Sie es nicht? Schlägt er ihn schon wieder? Sie schlafen, beide. Er darf ihn nicht schlagen. Wir müssen verhindern, dass er ihn fertig macht. Wenn Sie erlauben, schließe ich mich Ihnen an. Ich übernehme gern eine Wache. Wir dürfen es nicht zulassen, dass dieser Mann noch mehr geschlagen wird. Wir haben das Äußerste versucht. Und das Äußerste gebilligt. Jetzt gibt es nur noch eine Möglichkeit, das zu tun, was wir uns selbst schuldig sind. Wir müssen aufpassen auf ihn. Merkwürdig, irgendwann kommt ein Punkt, an dem uns auch ein Widersacher kostbar wird. Aber warum haben Sie das mit angesehen? Ich denke, wir teilen uns die Wache ein. Nur wir drei? Wir können doch auch die anderen fragen. Ich glaube, wir würden noch einige finden, die bereit wären, eine Wache zu übernehmen. Wie das klingt. Eine Wache übernehmen. Wir schützen einen Mann, der sich endgültig geweigert hat, uns hier herauszuhelfen. Genau genommen bewachen wir den Schlaf unseres Richters, der die Freundlichkeit hatte, uns zu verurteilen. Verstehen Sie das? Jetzt gehört er zu uns. Niemand ist dem Verurteilten näher als sein Richter. Und die anderen? Ich weiß nicht, ob wir sie fragen sollen. Sie würden alle eine Wache übernehmen. Ja, vielleicht, aber jeder würde seine Wache anders ausfüllen. Ich höre alles, was Sie sagen. Ich möchte die erste Wache übernehmen. Er wird gut schlafen bei mir. Und niemand wird ihm etwas tun. Niemand. Niemand wird ihn anrühren. Das glaube ich. Alle sind nicht geeignet. Entweder alle oder niemand. Denn wir verteidigen diesen Preisschützen doch nur gegen uns selbst. Ich fange an. Lassen Sie es mich versuchen. Oder mich? Ich werde den ersten ablösen, Herr. Einverstanden. Ich fange an, du löst mich ab. Das Licht wird schwächer. Dann wird es ganz dunkel. Plötzlich Sassons Aufstöhnen, Ächzen unter einem Würgegriff, Schlagen von Absätzen. Das Licht wird langsam stärker. Was ist da los? Sag dem Wächter, er kann öffnen. Was ist denn passiert? Der Bauer zeigt entsetzt auf Sasson, der auf der Erde liegt. Wie er da liegt? Herr, sieh nur! Ich glaube, er ist tot. Tot? Woher weißt du das? Sieh nur, wie er liegt. Auf dem Gesicht. Und die Hände, als ob er sich festhalten will. Es war deine Wache. Ich muss eingeschlafen sein. Er ist tot. Einer von uns hat ihn erwürgt. Ich kann es sehen. Er wurde erwürgt. Ich habe nichts damit zu tun. Nichts! Wer war es? Ich muss eingeschlafen sein auf der Wache, Herr. Ich sah ihn erst, als ich aufwachte. Sie waren es. Erlauben Sie, ich? Ich habe es nicht einmal gehört. Ja, dann Sie. Ich? Halten Sie mich für einen Mörder? Einer muss es gewesen sein. Es spielt überhaupt gar keine Rolle mehr, wer es war. Wir alle haben an diese Möglichkeit gedacht. Jeder von uns hat sie in Gedanken vollzogen. Darum sind wir alle daran Wächter, beteiligt. Wächter! Ja? Komm und überzeuge dich. Und dann schließ auf. Bitte nach Ihnen, meine Herren. Die Tür wird gleich geöffnet. Die Gerechten dürfen nach Hause gehen. Seht ihr? Jetzt kommen wir raus. Jetzt sind wir frei. Wir haben es uns verdient. Wir sind der Verpflichtung nachgekommen, die man von uns erwartete. Die Unschuldigen haben die gestellten Forderungen erfüllt. Bitte nach Ihnen, meine Herren. Ich sehe, meine Herren, Sie haben Ihre Aufgabe erfüllt. Und zwar so erfüllt, wie Sie es für angebracht hielten. Darf ich mir erlauben, Ihnen zu danken? Und was geschieht denn nun? Dürfen wir jetzt endlich gehen? Natürlich, meine Herren. Sie haben mehr getan, als der Gouverneur erwartet hat. Natürlich sind Sie jetzt frei. Wächter, schließ auf. Der Wächter geht auf die Tür zu. Sucht den Schlüssel, steckt ihn ins Schloss. Zweiter Teil. 4 Jahre später. Großer Raum einer Villa. Man hat den Eindruck, dass der größte Teil der Möbel fortgeschafft worden ist, um Platz zu haben. Nur ein Tisch, Sitzcouch, mehrere Sessel sind vorhanden. Kostbare Stücke von zerschlissener Eleganz. Es ist zu erkennen, dass die Villa requiriert wurde. Außer dem Drucker und dem Arzt befinden sich die Personen des ersten Teils in dem Raum. An ihrer Haltung, ihren Gesten, an ihren leisen, ungeduldigen Gesprächen muss die Gleichartigkeit der Situation offenbar werden. Zumindest was das Befremden der Menschen angesichts ihrer Lage betrifft. Draußen hält ein Auto. Die Männer heben den Kopf. Schweigen. Türen schlagen. Jetzt bringen Sie den Letzten. Es ist der Doktor. Dann sind wir acht. Wir waren neun damals. Einen können Sie nicht bringen. Den, der sich verstümmelte. Er war aber dabei. Ich fürchte, er wird uns kaum die Ehre geben können. Soviel ich gelesen habe, beging er Selbstmord und das spricht allerdings gegen die Möglichkeit, hier zu erscheinen. Das leuchtet an. Jemand kommt die Treppe herauf. Alle wenden sich zur Tür. Der Arzt erscheint. Hier hinein. Sie sind der Letzte. Was wollen Sie von mir? Was bedeutet das? Wenn die Erinnerung unangenehm wird, klagen alle über ein schlechtes Gedächtnis. Schauen Sie diese Gesichter. Erinnern Sie sich? Der Arzt blickt forschend in die Gesichter, bemerkt, dass der Konsul sich zwinkernd vorbeugt. Ja, ich glaube. Dann gehören Sie hierher. Jetzt sind alle beisammen. Ich muss vorsorglich protestieren, Herr Hauptmann. Wie Sie wissen, ist Ihr Hauptquartier in meinem Hotel untergebracht. Ich bin dort unabkömmlich. Sie können beruhigt sein. Da wir in der Lage waren, den Gouverneur und sein Regime zu beseitigen, würde es uns auch nicht an Fähigkeiten fehlen, uns ohne Sie im Hotel zurechtzufinden. Der Oberst bewohnt die Räume meiner Frau. Er ist mein Gast. Betrachten Sie Ihren Aufenthalt hier als Gegeneinladung. Ich bestehe darauf, den Grund zu erfahren, warum man uns hierher gebracht hat. Bestehen Sie lieber nicht darauf, mein Verehrtester. Das Einzige, worum man nie verlegen ist, das sind Gründe zur Anklage. Ich würde mich überraschen lassen. Schweigen Sie. Es sollte Ihnen nicht schwerfallen zu bemerken, warum Sie hier sind. Falls Sie es vergessen haben sollten, wir haben es nicht vergessen. Ich war der Erste hier. Ich sitze schon seit Mittag rum. Bekommen wir wenigstens was zu essen? Wenn Sie etwas wünschen, sagen Sie es dem Posten vor der Tür. Soweit es möglich ist, wird man Ihren Wunsch erfüllen. Sie können es sich bequem machen. Immerhin etwas, Angeklagte mit Komfort. Ich habe noch die Schlüssel der Safe-Abteilung bei mir. Ich muss sie übergeben. Wann erscheint denn der Richter? Er wird erscheinen. Seien Sie unbesorgt. Es geht alles der Reihe nach. Für mich ist der Kampf zu Ende. Für den Richter hat die Arbeit begonnen. Sie sind nicht die Einzigen, die auf der Liste stehen. In diesem Haus und in den Häusern bis hinab zur Kreuzung wird er erwartet. Darf ich fragen, in wessen Namen er das Recht zu finden sucht? Im Namen unseres geglückten Aufstands. Sie können dem für Sie zuständigen Richter manche Mühe abnehmen, indem Sie ihm langwierige Verhöre ersparen. Sie kämen früher nach Hause, das heißt bis auf einen von Ihnen. Ich bin sogar ermächtigt, Sie nach Hause zu schicken, falls sich der eine meldet. Jetzt. Und was geschieht mit dem einen? Unser Sieg verpflichtet uns zur Reinigung. Das heißt, Sie werden ihn erschießen? Wir wollen die Rückstände beseitigen, weiter nichts. Merkwürdig. Jeder Sieger beansprucht ein Recht zum Aufräumen. Doch in der Art, wie er es beansprucht, scheint immer der Wunsch nach einem Alibi zu liegen. Ich habe Sie nicht gefragt. Sollte auch gar keine Antwort sein. Sie wissen, meine Herren, warum Sie hier sind? Vor 4 Jahren wurde Sasson getötet. Einer unserer besten Leute. Zwar im Hause des Gouverneurs. Es geschah in Ihrer Gegenwart. Nun sind Sie hier, damit wir den Schuldigen finden. Der Mörder unseres Freundes ist unter Ihnen. Einstweilen kann es für uns jeder gewesen sein. Ich weiß nicht, wann der Richter erscheint. Er wird erscheinen. Falls sich der Schuldige aber früher meldet, so wird der Posten draußen mich benachrichtigen. Die Eingeschlossenen lösen sich gleichsam aus der Starre der Erwartung, wenden sich einander zu. Es ist unerhört. Wie sollen wir heute klären, was vor 4 Jahren geschah? Wer kann sich denn so genau erinnern? Und wer weiß genug? Wir sollten alle jede Antwort verweigern. Schließlich geschah damals alles nur zufällig. Zufällig fiel das Auge der Polizei auf unsere Namen. Zufällig waren wir es, die der Gouverneur mit diesem Attentäter zusammenbrachte. Warum heben Sie den Kopf, Konsul? Neugierde. Ich bin gespannt, ob Sie es auch als Zufall ansehen, dass wir die Zelle verließen und der Junge tot liegen blieb. Was wollen Sie damit sagen? Es gibt immer einen Punkt, an dem der Plan beginnt. Jedenfalls kommt mir unsere Lage verflucht bekannt vor. Es ist alles schon einmal da gewesen. Ich bin auch dafür, dass wir jede Antwort verweigern. Wer in unserer Lage schweigt, gibt nur zu verstehen, dass er sich selbst nicht traut. Damit wollen Sie behaupten, dass wir uns schuldig fühlen? Es war meine Wache, Herr. Jeder wollte frei sein damals. Jeder hatte Angst vor den anderen. Wir hatten uns geeinigt, auf ihn aufzupassen. Ich muss auf meiner Wache eingeschlafen sein. Als ich zu mir kam, war es zu spät. Ich bin schuld. Nein, du warst es nicht. Du lagst neben mir. Ich hätte es gemerkt, wenn du aufgestanden wärst. Wir müssen versuchen, uns gemeinsam zu erinnern. Wir haben damals nicht erfahren, wie es geschah. Heute nach 4 Jahren können wir das noch weniger. Das ist doch einfach eine Zumutung. Ich hatte Schuld. Ich werde dem Richter sagen, dass es während meiner Wache geschah. Vielleicht darf ich auch mal was sagen. Also, dieser Bursche ist damals in unserer Gegenwart in der Zelle gestorben. Das ist bedauerlich. Aber wie er selbst sagte, hatten sie ihn vorher gefoltert. Vielleicht hat ihm die Folter den Rest gegeben. Eher die Faustschläge, mit denen Sie ihn zum Sprechen bringen wollten. Ja, natürlich. Sie haben auf ihn eingeschlagen, bis er zu Boden ging. Was Sie mit Fragen nicht erreichten, sollten Ihre Fäuste tun. Ich habe gesehen, wie sein Hinterkopf gegen die Wand krachte 2-mal. Er war vollkommen wehrlos. Er kam gar nicht mehr zu sich. Was soll denn das heißen? Was soll denn das heißen? Ihr wollt euch wohl auf einen Schuldigen einigen, was? Ihr wollt wohl mich zum Mörder machen, aber das wird euch nicht gelingen. Ja, ich habe ihn geschlagen. Ich habe es für euch übernommen. Hier stand ihr doch daneben und die Schläge, die ihr bekam, waren ganz in eurem Sinne. Stimmt das etwa nicht? Und jetzt wollt ihr mir anhängen, dass er durch mich umkam. Es können die Folgen der Schläge gewesen sein, als sein Hinterkopf... Der Mann wurde erwürgt. Der Student steht allein. Alle sehen ihn betroffen an. Woher wissen Sie das? Doktor, bestätigen Sie es. Ja, also sein Hals wies Würgemale auf. Die Faustschläge haben also nicht seinen Tod herbeigeführt. Somit ist der Mörder der Mann, der seine Hände um den Hals von Sasson legte. Er ist unter uns. Der Konsul zieht ein langes Zigarettenetui heraus, schraubt eine Zigarette in eine Spitze, zündet sie an. Was heißt unter uns? Alle oder niemand? Da es keinen Ermordeten ohne Mörder gibt, kann einstweilen jeder von uns der Schuldige sein. Es wäre natürlich leichter, wenn, sagen wir mal, das Töten den Menschen veränderte, wenn beispielsweise seine Haut schwarz würde nach einem Mord. Sie beginnen schon wieder zu faseln, Konsul. Da wir nicht so viel wissen, wie wir wissen möchten, bleibt uns zunächst nichts anderes übrig. Hoffentlich erscheint der Richter bald, damit die ganze Geschichte ein für alle Mal aufhört. Wir sollten protestieren. Der Richter ist gar nicht in der Lage, das, was geschehen ist, aufzuklären. Die Voraussetzungen stimmen nicht. Damals, als der Gouverneur uns einschließen ließ mit dem Attentäter, waren wir 9. Wenn es jeder von uns gewesen sein kann, warum dann nicht jener, der heute fehlt? Der Drucker. Gut, er hat Selbstmord verübt. Aber schließt das die Möglichkeit aus, dass er der Schuldige ist? Genau das ist meine Meinung. Der Richter kann nicht gerecht sein. Also mich würde interessieren, warum er überhaupt Selbstmord beging. Vielleicht besteht da ja ein Zusammenhang. Ich erinnere mich, wie er in seiner Ecke lag. Er sprach kaum ein Wort. Er blickte immer nur hasserfüllt auf den Mann, der es in der Hand hatte, den befreienden Satz zu sprechen. Sein Wunsch, herauszukommen, war so groß, dass er alles getan hätte. Warum soll er es nicht gewesen sein? Natürlich. Warum nicht er? Er war es nicht, Herr. Nicht der Drucker. Das weiß ich, er kann es nicht gewesen sein. Er hatte sich 2 Finger abgeschnitten. Nur um rauszukommen, hat er das getan. Seine Hand war nicht zu gebrauchen. Ja, das stimmt. Die Hand war nicht mehr zu gebrauchen. Für mich ändert das nichts. Wir haben nichts mit dieser Sache zu tun. Was geschehen ist, geschah unter Zwang. Alles war eine Idee des Gouverneurs. Er hat den Befehl gegeben. Tadellos. Das ist eine Spezialität unserer Zeit, der Mörder aus Gehorsam. Wer auf Befehl tötet, darf mit mildernden Umständen rechnen. Welch eine Gesinnung, die den Mörder aus Habgier oder Leidenschaft nicht verstehen will, den Mörder aus Gehorsam, aber freispricht. Ich verbitte mir das, Konsul. Wollen Sie damit sagen, dass wir alles freiwillig auf uns genommen haben? Sie wissen so gut wie ich, dass der Gouverneur den Befehl gab. Er selbst hat aber nicht gehandelt und er war nicht anwesend in diesem Augenblick. Dieser Augenblick gehörte nur uns. Ich finde es beschämend, dass wir uns in dieser Lage so gehen lassen, dass wir uns anfeinden, verdächtigen. Wir haben allen Grund, zusammenzuhalten. Jeder von uns weiß, was auf dem Spiel steht. Denn was soll passieren, wenn der Schuldige, der unter uns sein soll, nicht gefunden wird? Was soll geschehen, wenn der Vernehmungsrichter keinen Erfolg hat? Es gibt einschlägige Beispiele für die Lösung ähnlicher Probleme. Um sicher zu gehen, würde der Vernehmungsrichter mit dem Ausdruck unendlichen Bedauerns uns alle verurteilen. Wir können doch nicht hier rumsitzen und auf den Richter warten. Wer weiß, wenn er kommt. Das stört mich auch. Wir können uns nicht mal den Augenblick aussuchen, in dem wir bereit wären, unseren Richter zu empfangen. Das soll wohl komisch sein, wa? Gewissermaßen, ja. Und wenn der Richter heute nicht kommt? Es ist nicht die Sache des Richters, sich zu rechtfertigen. Darin unterscheidet er sich von uns. Verflucht noch mal, es muss doch etwas geschehen. Wenn es ihm einfällt, erst morgen zu kommen oder übermorgen oder vielleicht sogar erst nächste Woche. Das ist durchaus möglich. Die am meisten beschäftigten Leute nach dem Sieg einer Idee sind Bibliothekare und Richter. Sie haben so viel zu tun, weil jede Idee möchte, dass mit ihr die Geschichte der Welt neu beginnt. Darum entledigt sie sich auch so rabiat aller Zeugnisse aus vergangener Zeit. Ach, halten Sie das Maul! Gern. Aber vielleicht erst nach dem letzten Satz. Ich wollte Sie lediglich daran erinnern, was uns der Hauptmann sagte. Es liegt an uns, dem überarbeiteten Richter einige Mühe abzunehmen. Man hat uns sogar in Aussicht gestellt, diesen Raum verlassen zu können, sobald der Schuldige sich gemeldet hat. Da er sich nicht meldet, könnten wir doch versuchen, ihn von uns aus zu ermitteln. Machen Sie sich doch nicht lächerlich, Konsul. Warum nicht? Wenn Lächerlichkeit die letzte Maske ist, um die Wahrheit zu sagen, ich würde sie anlegen. Und wie stellen Sie sich das vor? Sollen wir uns gegenseitig einem Verhör unterziehen? Vielleicht ist das gar nicht so übel. Wir sollten nur bei dem anfangen, der auch diesen Vorschlag gemacht hat. Der Konsul schaut sich um, stellt sich in die Mitte des Raumes und schaut sie erwartungsvoll an. Das ist doch albern. Einen Augenblick. Ich erinnere mich jetzt, der Mann, der Attentäter, lag auf der einzigen Pritsche. Die Zelle war kaum beleuchtet. Wir hatten eingesehen, dass jener Bursche nicht bereit war, mit Rücksicht auf unschuldige Männer seine Überzeugung aufzugeben. Wir hatten uns damit abgefunden und schwiegen. Nur einer flüsterte, kurz bevor wir den Tod des Mannes entdeckten. In meiner Erschöpfung hörte ich das Flüstern, das so klang wie eine geheime Absprache. Es war Ihre Stimme, Konsul. Meine Stimme? Mit wem flüsterten Sie und welche Art von Absprache trafen Sie? Entschuldigung, aber mein Gedächtnis ist kein Grundbuch. Ein Umstand, der mich mehr als betrübt macht, schließlich ist es mehr als 4 Jahre her. Das flüsternde Gespräch, das Sie führten, bezog es sich nicht auf den Mann, den wir kurz darauf tot auf der Pritsche fanden. Alles bezog sich damals auf ihn. Immerhin hing unsere Freiheit davon ab, dass er die Namen seiner Komplizen preisgab. Und dann wissen Sie nicht, mit wem Sie flüsterten? Sowas vergisst man doch nicht. Ich erinnere mich, dass Sie der Einzige waren, der ohne Meinung blieb. Sie waren weder für noch gegen ihn. Sie wollten sich nicht entscheiden. Haben Sie, Konsul, über den Mann auf der Pritsche gesprochen? Wahrscheinlich. Einigten Sie sich vielleicht in dem geflüsterten Gespräch darüber, wer ihn umbringen sollte? Hatten Sie es sogar übernommen? Ich möchte darauf hinweisen, dass all meinen Handlungen ein gewisses Interesse zugrunde liegt. Es lag für mich kein Interesse vor, diesen Mann zu töten. Ich muss Sie leider berichtigen. Während der ganzen Zeit in der Zelle hatten Sie keine Gelegenheit zu einer ermunternden Injektion. Sie wussten, dass eine neue Sendung für Sie im Hotel bereit lag. Noch auf dem Weg zur Zelle hatten Sie mich danach gefragt. Zeigen Sie uns Ihren Unterarm. Er bietet keinen Anlass zur Bewunderung. Streifen Sie die Ärmel hoch. Der Konsul zieht sein Jackett aus, streift den Hemdsärmel hoch und steht da in einer Haltung ironischen Bedauerns. Meine Herren, sehen Sie sich die Stiche an. Die roten Punkte. Dieser Mann ist krank. Seine Krankheit macht ihn zu einem Sklaven, der frei von jeder Verantwortung handelt. So, also, das hätte ich wissen sollen. War es nicht so? Sie mussten zu den Ampullen. Sie haben sich flüsternd verständigt mit einem Helfershelfer. Und dann hat einer von Ihnen den Mann getötet. Sie haben es bestätigt, mein Verehrter, wir eignen uns mehr zum Richter als zum Angeklagten. Zu meinem Bedauern muss ich Ihre Konstruktion zerstören. Mir ist nämlich eingefallen, dass wir uns damals flüsternd darüber verständigten, den Attentäter zu bewachen. Wir hatten das Gefühl, dass wir ihn vor uns selbst schützen mussten und darum teilten wir uns in Wachen ein. Sie können uns doch nicht erzählen, dass Sie den Attentäter bewachen wollten. Es ist doch merkwürdig. Solange wir diesem Burschen zusetzten, geschah ihm nichts. Doch kurz nachdem Sie den Entschluss gefasst hatten, ihn zu bewachen, fanden wir ihn tot neben der Pritsche. Mein Vater sagte, wenn das Böse Bilanz macht, werden nie ein paar Pluspunkte fehlen. Ihr Vater hätte das aufschreiben sollen als Weisheit des Volksmunds. Leider ist es mir nicht gegeben, derlei Weisheit zu teilen. Was wollen Sie damit sagen? Es liegt an Ihnen, wie Sie es verstehen wollen. Der Student, der sich bisher im Hintergrund gehalten hat, tritt nach vorn. Ich war es. Ich war es, mit dem der Konsul flüsterte. Wir trafen eine Abmachung, den Mann zu bewachen. Sie? Sie also? Warum haben Sie das nicht gleich gesagt? Na, ich wollte Ihrem Ergebnis nicht vorgreifen. Der Konsul war nicht der Täter. Er saß vor mir, meine Füße berührten ihn während der ganzen Zeit. Ich bin sein Zeuge. Ich und der Doktor. Soweit ist es also schon. Auch unter uns hier müssen wir uns Zeugen sichern. Auch wer geschlafen hat damals, braucht ein Alibi. Man kann vor Erschöpfung geschlafen haben und trotzdem schuldig sein. Oh ja, ja, das ist möglich. Wer zu handeln versäumt, ist noch keineswegs frei von Schuld. Niemand erhält seine Reinheit durch Teilnahmslosigkeit. Wir haben keine Wahl, als bestehende Schuld zu unserer eigenen Schuld zu machen. Dann erst kann sie uns ändern. Sie hätten Bußprediger werden sollen. Na, dazu fehlt mir die einzige Voraussetzung, die Büße. Es beginnt Ihr Gerede mir aber auch ziemlich auf die Nerven zu fallen. Es war einer von uns, der die Tat ausführt, ein einziger. Er hat das Verbrechen weder mit unserer Kenntnis noch mit unserer Billigung verübt und darum weigere ich mich hier eine Schuld derer anzuerkennen, die zwar anwesend waren, aber nichts wussten. Ich lehne es ab, die Schuld des Mörders zu meiner zu machen. Wenn Sie einen Namen wissen, dann nennen Sie ihn doch. Ich meine, das ist doch zwecklos, wenn wir versuchen, uns voreinander zu rechtfertigen. Das wird jedem von uns gelingen, jedem. Jeder wird gute Gründe zur Hand haben, mit denen er den anderen beweist, dass er als Täter nicht in Frage kommt. Unter Angeklagten ist es Ehrensache, einander für schuldlos zu halten. Ich bin da ganz anderer Ansicht, wenn ich Sie reden höre. Warum sollten Sie es denn nicht gewesen sein, der den Mann umbrachte? Schon mal, was erlauben Sie denn? Ich bin doch Arzt. Na und? Hat es noch nie einen Arzt gegeben, der zum Mörder wurde? Und haben Sie ihn zuletzt nicht auch bekniet? Ich habe einen Eid geleistet, aber das verstehen Sie nicht. Sie meinen Sie, ich bin zu blöd, hä? Ihresgleichen haben immer Eide geleistet. Ich weiß, aber manchmal habt ihr es auch nur getan, um euch dahinter zu verstecken. Mit Ihnen kann man überhaupt nicht reden. Sie sind der... Ich weiß. Ich kann sich sparen, was Sie sagen wollen. Ich habe keinen Eid vorzuweisen und darum reiche ich auch nicht aus, um Ihnen Fragen zu stellen. Doch leider waren Sie dabei, als der Junge getötet wurde. Ich warne Sie. Na, umso besser. Dann bin ich auf alles gefasst. Der Doktor hat nichts damit zu tun. Es geschah auf meiner Wache. Ich allein habe die Verantwortung. Der Doktor saß auf dem Boden, neben der Tür. Erst nachdem es geschehen war, stand er dort auf. Der Doktor hatte doch ein Interesse daran, rauszukommen, weil er in seiner Klinik wollte. Das stimmt doch. Die anderen umgeben den Arzt, wie sie vorher den Konsul umgaben. Ja, meine Patienten warteten auf mich. Gingen Sie in die Klinik? Ich meine, nachdem man uns freigelassen hatte. Ich war jeden Tag in der Klinik. Naja, aber damals, nach dem Mord. Ich lehne es ab, hier zu antworten. Was soll dieses Verhörspiel ohne jeden Nutzen? Es fällt mir schwer, Doktor, doch ich muss Sie korrigieren. Das, was Sie als Spiel bezeichnen, wird einen Toten hinterlassen. Einer von uns, hoffentlich der Schuldige, wird nicht zurückkehren. In den Regeln des Spiels ist der Tod nicht vorgesehen. Ja, umso schlimmer. Dann spielen wir um den Tod von einem von uns. Immer langsam. Sie sagten, Sie gingen an jenem Tag vor 4 Jahren von der Zelle in die Klinik. Das stimmt doch. Ich ging zu meinem Laster, den Sie auf einem Parkplatz geschleppt hatten, hier in der Nähe. Ich fuhr los, vor eine gute halbe Stunde auf der Autobahn, als mich ein Konvoi überholte, der Konvoi des Gouverneurs. Vornweg seine Motorradfritzen und er ganz in weiß im ersten Auto. Aber da war noch ein Auto. Und wissen Sie, wer in diesem zweiten Auto mit ein paar Kerlen saß? Sie, Herr Doktor. Ist das wahr? Mit dem Gouverneur? Ich bin Spezialist. Am Eingang zu meiner Klinik erwartete mich ein Beauftragter des Gouverneurs. Ich musste ihn begleiten. Der Vater des Gouverneurs war schwer erkrankt. Was sollte ich tun? Der Vater des Gouverneurs? Soweit ich weiß, ist er lange tot. Er starb vor 4 Jahren. Ich habe nur 2 Besuche gemacht. Tote sind die besten Zeugen. Ich verbitte mir das, es ist unerhört. Wenn ich nur könnte, was? Ich würde... Was würden Sie... Ich zeige Sie an. Bei wem? Wofür? Wollen Sie es der Polizei überlassen, reingewaschen zu werden vom Verdacht? Es gibt tatsächlich Leute, die sich ihre Sünden von der Polizei vergeben lassen. Sie reden zu viel. Der Doktor hat immer noch nicht geantwortet. Ich denke nicht daran, mich vor Ihnen, diesen Lümmel, zu rechtfertigen. Das sagst du noch einmal. Sie sind ein gewalttätiger, dreckiger Lümmel. Der Lastwagenfahrer stürzt sich auf den Arzt. Es entsteht ein Handgemenge, man versucht sie zu trennen. Der Lastwagenfahrer schlägt mehrmals zu. Der Student öffnet die Tür, nickt dem Posten zu, der sofort hereinkommt. Posten, bring die beiden auseinander. Schluss, auseinander! Ich hab gesagt, auseinander! Der Lastwagenfahrer stöhnt auf nach einem dumpfen Kolbenschlag. Ich hab euch gewarnt, auseinander! Der Posten blickt auf den Studenten, tritt zur Tür, bleibt jedoch im Raum. Es ist beschämend. Wir sehen, wohin es führt, wenn wir uns selbst anmaßen, Richter zu sein. Mit Schlägen versuchen wir uns zu überzeugen. Soweit ist es gekommen. Die Lage sollte uns zusammenhalten lassen. Sie sollte uns verbinden. Stattdessen macht sie uns zu Gegnern. Pardon, es handelt sich um keine Lage, sondern um eine Zwangslage. Und die Solidarität, die in einer Zwangslage entsteht, war schon immer fragwürdig. Wir sollten aufhören. Es kommt nichts dabei heraus, wenn wir uns gegenseitig in die Zange nehmen. Wir können dem Richter keine Mühe abnehmen. Der Richter braucht einen Anhalt. Aber wo ist er denn, der Herr? Wann geruht er denn zu erscheinen? Wir haben doch gehört, überall in den Häusern sitzen Leute und warten auf ihn. Warten darauf, dass er im Namen des geglückten Aufstands Recht spricht. Das kann Wochen dauern. Ich glaube nicht. Während sich die Justiz in ruhigen Zeiten Weile lässt, arbeitet sie nach dem Sieg einer Idee eigentümlich rasch. In Siegeseifer braucht man auf die Stimme des Zweifels, nämlich keine Rücksicht zu nehmen. Ich warte jedenfalls, bis der Richter kommt. Bis dahin verweigere ich jede Antwort. Und wenn er gar nicht kommt? Ja, wenn er uns vergisst. Es wäre das schlimmste Urteil. Er würde die Schuldigen sich selbst überlassen. So, ich bin dafür, dass wir weitermachen in der gleichen Weise wie bisher. Ohne Richter? Der Richter ist anwesend. Alle sehen ihn verblüfft an. Machen Sie keine Witze, Milchbrötchen. Vielleicht stimmt das. Dann wäre dies allerdings die interessanteste Verhandlung, die ich bisher kennenlernte. Der Richter und der Schuldige inkognito in einer Gesellschaft von Verdächtigen. Das ist doch Unsinn. Wer sollte es denn sein? Als das damals geschah, waren wir alle anwesend, wir 8. Und es wurde festgestellt, dass wir alle als Täter in Frage kommen. Ich bin es. Ich bin der Richter, den Sie erwarten. Fast hätte ich willkommen gesagt. Aber aus Überzeugung kann man seinen Richter ja wohl nicht willkommen heißen. Immerhin, das nenne ich eine Überraschung. Sie sind es. Hör mich an, Herr, jetzt wo Sie da sind. Niemand von denen, die hier sind, hat es getan. Ich hatte die Wache übernommen. Ich bin nicht eingeschlafen. Ich habe gewartet und sah in eure Gesichter. Für euch alle wollte ich es tun. Wie können Sie unser Richter sein, wenn Sie selbst dabei waren? Sie wollen einen Beweis dafür, dass ich der Richter bin. Vielleicht haben Sie Anspruch darauf zu erfahren, wie ich es wurde. Ich war einer von Ihnen. Ich teilte mit Ihnen die gleiche Not und wahrscheinlich den gleichen Wunsch. Auch meine Freiheit hing damals von Sasson ab. Wir alle waren unschuldig. Wir alle wurden zu Mördern in der Einbildung, als wir erkannten, dass Sasson nichts preisgeben würde, weder die Namen seiner Freunde noch seine Überzeugung. Wir begingen ein geistiges Verbrechen, aber nur einer von uns vollzog es. Gewisse Verbrechen müssen durch eine Stimmung begünstigt werden. Und wir sorgten für diese Stimmung. Darum sind wir schuldig. Ich habe wenig dagegen einzuwenden. Der Student geht auf eine Seite des Raumes, die anderen bleiben zusammen. Tja, ich sah damals ein, wie viel von der Schuldlosigkeit zu halten ist, wenn sie auf eine äußerste Probe gestellt wird. Wir selbst haben gezeigt, dass unsere Schuldlosigkeit nur ein Glücksfall war. Ich habe die Überzeugungen des Mannes, den wir töten, zu meinen Überzeugungen gemacht. Sie sind stärker als die Unschuld. Sie sind verlässlicher. Gleich nachdem wir die Zelle verlassen hatten damals, suchte ich die Verbindung mit Sassons Leuten. Vielleicht würden Sie dann noch die Güte haben, uns zu sagen, bei welcher Gelegenheit der Gouverneur den letzten Seufzer tat. Starb er bequem? Ich selbst schoss auf ihn, als er ein Kinderheim der Regierung einweihte. Ein Kinderheim? So, na, dann gab's wohl hinterher einen Ringelreihen. Der Wolf ist tot, der Wolf ist tot. Diesmal hatte unser Aufstand Erfolg, ja. Sie sind der Richter. Darf ich fragen, was Sie mit uns vorhaben? Warum haben Sie gezögert, sich zu erkennen zu geben? Hatten Sie Angst? Es fällt mir schwer, Sie als Richter anzuerkennen. Es fällt mir schwer, Sie waren doch selbst damals dabei. Wenn Sie fragen, Doktor, auf welches Recht er sich wohl berufen will, dann fürchte ich, haben Sie falsch gefragt. Was ich wissen möchte, ist, welches Recht gedenken Sie anzuwenden? Nein, man kann sich kein Recht aussuchen. Man wird zu ihm genötigt. So, wer ist der Nächste? Ich habe wenig Zeit. Sind Sie es? Ich? Ja. Ich weiß nicht. Wir haben keine Reihenfolge aufgestellt. Aber drei von uns haben schon geantwortet. Dürfen die drei dann gehen? Nein, der Schuldige ist noch nicht gefunden. Was erwarten Sie von mir? Ich bin es nicht, den Sie suchen. Sie waren aber dabei. Ich schlief, während es geschah. Wo? Am Gitter. Ich hatte den Rücken gegen das Gitter gelehnt. Irgendjemand saß neben mir. Vielleicht waren Sie es? Ich? Nein. Nein, das ist ausgeschlossen. Ich saß am weitesten entfernt von der Pritsche. Allein in einer Ecke. Ich kann nicht neben Ihnen gesessen haben. Na, dann Sie. Wie kommen Sie darauf? Welchen Wert soll es überhaupt haben, wenn wir hier die Sitzordnung von damals rekonstruieren? Ich bin ganz sicher, Sie saßen neben mir auf der Pritsche. Ach, ich verstehe. Damit wollen Sie sagen, dass Sie es nicht bemerkt haben konnten, als ich mich erhob, zur Pritsche ging und den Mann tötete. Ich brauchte ja nicht über Ihre Beine zu steigen. Wollen Sie das damit sagen? Sie fuhren sich im Schlaf über den Hals. Oh, es wundert mich, wie Sie das bemerken konnten. Ich denke, Sie selbst haben geschlafen. Ich erwachte einen Augenblick. Für welchen Augenblick? Wenn ich mich recht erinnere, hatten Sie eine Revision in der Bank. Sie bejammerten unaufhörlich, dass Sie nicht dabei sein konnten. Erwachten Sie vielleicht, um sich die Möglichkeit zu verschaffen, doch noch zur Revision zu erscheinen? Meine Vermutung wird immer wieder bestätigt. Unser Gedächtnis ist besser, als es uns angenehm sein könnte. Lassen Sie Ihre Witze. Ein Witz überprüft manchmal die Lage. Ich habe genug von Ihnen. Sure. Wenn Sie sich nicht betroffen fühlen, dann verschwinden Sie. Oder schweigen Sie. So, nun meine Frage an den Herrn von der Bank. Warum glaubten Sie, bei der Revision unentbehrlich zu sein? Warum? Hatten Sie vielleicht einen ganz bestimmten Grund, um rechtzeitig zur Revision zu erscheinen? Einen Grund, der mehr wog als alles andere? Sie beginnen zu fantasieren. Ich habe familiäre Verbindungen zur Bank. Das freut mich für Sie. Sie waren der Vertraute des alten Polizeichefs. Sie verwalteten sein Geheimkonto, die erpressten Lösegelder, die Bestechungssummen, die eingezogenen Vermögen der Bürger, die emigrieren mussten. Ich weiß, Sie taten es widerwillig, doch Sie taten es. Sie wussten, wie viel Sie riskierten, wenn die Revision diese Tatsache ans Licht bringen sollte. Das sind Unterstellungen. Sie haben noch nichts bewiesen. Mich interessiert nur so viel. Stimmt es, dass Sie mit dem Polizeichef zusammengearbeitet haben? Trifft es zu, dass Sie sein Geheimkonto verwalteten? Ich wurde gezwungen. Nachdem er es mir angetragen hatte, durfte ich nicht Nein sagen. wenn ich mich geweigert hätte. Wären Sie heute unschuldig, aber tot. Ich weiß nicht, worauf Sie hinaus wollen. Sie versuchten, mich zu belasten. Und ich wollte Ihnen nur zeigen, dass Sie genauso als Schuldiger in Frage kommen wie jeder andere. Es ist nicht zu widerlegen. Reine Schuldlosigkeit ist ein Vorzug der Toten. Wer es für nötig hält, leben zu bleiben, hat keine andere Wahl, als schuldig zu werden. Ich gebe zu, der Polizeichef des ehemaligen Gouverneurs zwang mich, sein Geheimkonto zu verwalten. Wenn man leben will, kann man gezwungen werden, etwas zu tun, was man widerwillig tut. Denn nur wer den Tod auf sich nimmt, entgeht allen Schwierigkeiten. Doch er löst damit kein Problem. Erlauben Sie, Richter, ich möchte Sie etwas fragen. Sie haben uns hierher bringen lassen, weil Sie unter uns einen Schuldigen finden wollen. Sie fordern sein Leben. Ich fordere Gerechtigkeit. Ja, Gerechtigkeit für einen Mörder. Der Mann, mit dem uns der Gouverneur einschließen ließ vor 4 Jahren, war ein Mörder. Er war an einem Attentat auf den Gouverneur beteiligt und hatte 2 seiner Leibwächter getötet. Sie verkennen, mein Freund, unser Attentäter beging einen Mord aus Überzeugung. Das ist eine der bemerkenswertesten Errungenschaften unserer Zeit. Wer aus Überzeugung tötet oder im Namen einer Idee, handelt legal. Zumindest sind die Anhänger der Idee dieser Ansicht. Aber das würde bedeuten, dass ein Mord unter gewissen Bedingungen erlaubt ist. Wann, Herr Richter, beginnen diese Bedingungen zu zählen und vor welchem Gericht? Nun, es gibt einen Mord aus Gerechtigkeit. Wir, meine Freunde und ich, sind davon überzeugt, dass eine Gemeinschaft und Gesetze, wie wir sie im Auge haben, das Blut einiger Menschen wert sind. Wer sich unserem Ziel verschreibt, wer bereit ist, in unserem Sinne zu handeln, muss etwas auf sich nehmen. Auch eine Schuld? Auch Schuld, die aber durch das eigene Opfer ausgeglichen wird. Dann bin ich gespannt auf Ihren Urteilsspruch. Was taten Sie in der Nacht, in der alles geschah? Was? Ich? Ach so, jetzt bin ich dran? Ich habe keinen Grund zu verheimlichen, dass der ehemalige Gouverneur in meinem Hotel verkehrte. Er war manchmal mein Gast, ja. Seine Lieblingsspeise war gegrillter Lachs. Sein Lieblingsgetränk, ein Mirabellenschnaps, den herzustellen, offiziell verboten war. Ich musste ihn unter der Hand besorgen. Danach habe ich Sie nicht gefragt. Aber Sie waren der Erste, der den Tod von Sasson entdeckte. Der Erste, der den Wächter rief und ihn bat, aufzuschließen. Der Erste? Ich? Ja, Sie waren das. Ich erinnere mich ganz genau. Ich bin Ihnen keine Rechenschaft schuldig, Doktor. Ich verbitte mir, dass Sie sich in meine Angelegenheit einmischen. Aber Sie waren der Erste, der den Mord entdeckte. Ja, und was besagt das? Ist der Entdecker eines Verbrechens auch der Schuldige? Ja, aber wir sind doch gezwungen, uns allen Einzelheiten zu vergegenwärtigen. Es hängt eine Menge davon ab, für jeden von uns. Deswegen brauchen Sie sich nicht als Richter aufzuspielen. Wir tun es alle, mein Teuerster. Wir sind Angeklagte, aber wir messen uns untereinander mit den Blicken von Richtern. So, stimmt es, dass Sie neben der Pritsche saßen? Ja, wie soll ich das wissen? Ja, es ist möglich. Also für mich gibt es da gar keinen Zweifel. Wir hatten alles versucht. Es war sehr still in der Zelle. Wir waren allein mit unserer Erschöpfung. Und dann entstand dieses merkwürdige Gefühl. Wir fühlten die Gefahr, in die der Mann auf der Pritsche geraten war, nachdem er sich geweigert hatte, seine Überzeugung für uns aufzugeben. Sein Tod war allen schrecklich, nur einem nicht. Dieser eine stand bereits am Gitter, als sich die anderen erst erhoben. Sie lügen! Sie lügen! Sehe ich vielleicht wie ein Mörder aus? Aber würden Sie uns erklären, wieso Sie bereits an der Tür standen, als wir alle noch auf der Erde lagen? Wie wollen Sie den Mord denn entdeckt haben? Ich hörte ein Geräusch, hörte ihn stöhnen und glaubte zuerst, dass ich es selbst war, der stöhnte. Dann sprang ich auf. Ja, und Sie erkannten gleich, was geschehen war. So etwas sieht man, man ahnt es, man sieht es. Aber was taten Sie, nachdem Sie es gesehen bzw. geahnt hatten? Sie riefen den Wächter. Sie baten ihn aufzuschließen. Das heißt, Sie waren sich Ihrer Sache ziemlich sicher. Sie hielten es nicht für nötig, den Tod des Mannes festzustellen. Als ich das Stöhnen hörte, öffnete ich die Augen. Ich sah, dass sich etwas bewegte. Ja, sich bewegte. Können Sie uns erzählen, wer es war, der sich bewegte? Er hatte Ähnlichkeit mit dem Richter. Hatte er Ähnlichkeit mit mir oder wollen Sie sagen, dass ich das war? Na, ich wollte damit nichts sagen. Der Bauer kommt nach vorn, werbend mit ausgestreckten Händen. Hör mich an, Herr. Eure Mühe ist umsonst. So werdet ihr den Schuldigen nie finden. Ich war's. Ich war es, es geschah, als ich die Wache hatte. Nur nicht drängeln, du kommst auch noch dran. Nun sagen Sie es noch einmal. Wer war es, der sich bewegte? Wen Sie nennen, er wird verurteilt. Ich weiß es nicht. Ich bin mir nicht sicher. Ich jedenfalls weiß nicht. Der Student zieht einen Revolver aus der Tasche, tritt näher heran und legt den Revolver auf den Tisch. Hier. Wozu? Was soll ich mit dem Revolver? Ich bin doch... Na, wenn Sie glauben, den Täter erkannt zu haben, dann schießen Sie. Es wird Ihnen nichts geschehen. Machen Sie keinen Unterschied. Auch nicht bei mir. Ihr Schuss wird den anderen augenblicklich helfen. Los, sehen Sie in jedes Gesicht. Gehen Sie herum. Wenn Sie den Mann gefunden haben, drücken Sie ab. Ich kann das nicht. Ich habe noch nie einen Revolver in der Hand gehabt. Überlass es mir. Ja. So, messen Sie jeden. Messen Sie eines jeden Schuld, als ob Sie der Richter wären. Und dann vollstrecken Sie das Urteil. Ja. Vielleicht habe ich mich geirrt. Warum überlasst er es nicht mir? Ich kenne den Schuldigen. Wo bleibt die Gerechtigkeit, wenn ihr einen Unterschied macht? Gebt mir den Revolver. Hast du nicht verstanden? Hier geht es genau der Reihe nach. Der Student nimmt den Revolver an sich und steckt ihn wieder ein. Tja, mehr konnte ich nicht für Sie tun. Ich weiß. Ich bitte um Entschuldigung. Es war sicher ein Irrtum. Bisher sind wir noch nicht einen Schritt weitergekommen. Kein Anhaltspunkt, keine Gewissheit. Die Schuld verteilt sich auf alle. Tja, sie wird dadurch aber nicht geringer. Schuld lässt sich nicht in Prozenten ausdrücken. Aber wir müssen doch zumindest, ich möchte sagen, zu einem Vergleich kommen. Es muss doch etwas entschieden werden. Eine Bilanz. Darum würde ich mich nicht sorgen. Es findet sich immer jemand, der die Bilanz zieht. Wenn Sie nur aufhören würden mit Ihrem Gerede. Ich glaube, es ging uns allen besser. Ich gebe zu, dass ich gern rede. Wissen Sie, was Sie sind? Ich bin Ihnen dankbar für jeden Hinweis. Ein Fatzke. Ein Wicht, ein Narr. So viel auf einmal. Sie verwöhnen mich. Aber vielleicht geruhen Sie uns endlich anzuvertrauen, warum Sie so gewalttätig gegen den jungen Mann vorgingen, damals in der Zelle. Ich glaube, mich erinnern zu können, dass niemand ihn so hart anfasste wie Sie. Bilden Sie sich nur nicht ein, dass ich Ihnen antworte. Sie sind Ingenieur, nicht wahr? Ja. Diplom-Ingenieur. Ja. Ja, Sie waren vor 11 Jahren in einen Prozess verwickelt, stimmt das? Ja, aber... Was hat dieser Prozess hier zu suchen? Nun, als damals die Talsperren gebaut werden sollten, kauften Sie ein Flugzeug und stellten einen Piloten an, der den Auftrag erhielt, Luftaufnahmen zu machen. Das ist üblich. 14 Tage, nachdem Sie die Versicherungssumme erhöht hatten, stürzte das Flugzeug ab. Sie erhielten aber den vollen Betrag ausgezahlt. Ich wurde freigesprochen. Mangels Beweises, nicht wegen erwiesener Unschuld. Es war ein ordentliches Gericht, das mich freisprach. Berufsmäßige Richter. Der Vorsitzende wurde später oberster Senatsrichter. Davon weiß ich nichts. Selbstverständlich hatten Sie kein Interesse, die Zelle zu verlassen. Hm? So, jetzt antworten Sie. Alles, worüber Sie klagten, war, wenn ich mich nicht irre, Ihr Durst. Zugegebenermaßen war es heiß damals. Nur ein Narr wie Sie kann annehmen, dass ich einen Menschen umbringen würde, nur um meinen Durst zu stillen. Ich habe nichts dergleichen gesagt. Ich möchte mich nur vergewissern, Sie litten an Durst. Mehr als jeder andere. Dann war der Junge tot und wir durften das Kabinett der Prüfungen verlassen. Sie gingen so rasch Sie konnten zu dem schwimmenden Restaurant. Sie liefen über den Steg und noch im Laufen riefen Sie dem Kellner Ihren Wunsch zu, dann haben Sie mindestens 4 Stunden in Ihrem Restaurant zugebracht. Sehr gut. Und nun soll ich Ihren Scharfsinn bewundern? Keineswegs. Aber vielleicht haben Sie die Güte, uns zu sagen, wohin Sie gingen, nachdem Sie das Restaurant verlassen hatten. Wahrscheinlich nach Hause. Wenn ich Ihnen einen Gefallen damit tue, ja. Ja, ich ging nach Hause. Sind Sie ganz sicher? So sicher man sein kann. Dann muss ich mit Ihrer Erlaubnis feststellen, das schwimmende Restaurant, in das Sie gegangen sein wollen, gibt es seit 5 Jahren nicht mehr. Ich bin unglücklich genug, sagen zu müssen, dass ich finanziell an ihm beteiligt war und daher weiß, dass mein schwimmender Traum kenterte. Sie brachten also 4 Stunden in einem Restaurant zu, das es nachweislich nicht gab. Dann wird es ein anderes Lokal gewesen sein. Spielt das solch eine Rolle? Und wenn das Lokal, in das Sie gingen, gar kein Lokal war? Was beabsichtigen Sie? Es war eben ein Lokal. Vielleicht haben Sie es vergessen. Nun, man wird das vergessen, durch die Vorsicht nahegelegt. Das Lokale, das Sie gingen, war das Büro der Sicherheitspolizei, neben dem Palais des Gouverneurs. Sie wurden von einem Offizier angesprochen, Sie folgten ihm. Und da wir gerade dabei sind, Ihrer Erinnerung aufzuhelfen, möchte ich ein Übriges hinzufügen. Einer der Leibwächter des Gouverneurs, die unser Attentäter bei der missglückten Unternehmung tötete, war Ihr Bruder. Der Mann auf der Pritsche war also der Mörder Ihres Bruders. Stimmt das? Ist das wirklich wahr? Sie können es sich bestätigen lassen. Dann haben wir ihn ja gefunden. Wie meinen Sie bitte? Na, den Schuldigen, nach dem wir suchen, der damals in der Zelle den Attentäter umbrachte, um seinen Bruder zu rächen. Leider ist das eine zu naheliegende Lösung. Darum ist sie falsch. Wer gerecht sein will, muss komplizierter denken. Für mich ist die Sache sonnenklar. Trotzdem sehe ich noch keinen Grund, Herr Ingenieur, Ihnen zu Ihrer frisch gewonnenen Unschuld zu gratulieren. Aber ihr müsst mir glauben, es ist so, wie ich sage. Bitte, ich hatte einen Bruder, ja. Ich hatte ihn bis zu dem Augenblick, als er sich damals entschloss, zur Geheimpolizei zu gehen. Dann vergaß ich, dass ich einen Bruder hatte. Ich ließ seine Briefe unbeantwortet. Ich verreiste, wenn er nach Hause kam. Erkundigte mich nie nach ihm. Mitunter erfuhr ich Einzelheiten über seine Arbeit als Leibwächter. Was hätte ich tun sollen? Ich zeigte ihm meine Verachtung, indem ich ihn vergaß. Ihr müsst mir glauben. Wussten Sie, dass der Attentäter damals Ihren Bruder erschossen hatte? Nein. Ich wusste es nicht. Ich schwöre es. Als ich die Zelle verließ, sprach mich draußen auf dem Platz ein Freund meines Bruders an. Er führte mich ins Büro der Geheimpolizei. Dort lagen die Sachen meines Bruders, sein Eigentum. Sie wollten es mir aushändigen. Ich verweigerte die Annahme. Ihr müsst mir glauben, bitte. Müssen ist gut. Und wenn wir nicht können? Wie soll ich es euch beweisen? Ich wusste in der Zelle noch nicht, dass der Junge, der auf der Pritsche lag, meinen Bruder erschossen hatte. Doch selbst wenn ich es gewusst hätte, ich bin für meinen Bruder nicht verantwortlich. Wie sollen wir verantwortlich sein können für das, was andere tun? Na, aber wir sind es. Wer sich entscheidet, als Mitwisser von Verbrechen zu leben, der kann es nur unter der Bedingung, dass er sich verantwortlich fühlt. Aber was hätte ich denn tun können gegen ihn, ich, als Einzelner? Ja, das fragen Sie alle. Sie glauben, nur handeln zu können in der Vielzahl. Sie brauchen neben sich und vor sich und hinter sich die Stimmen und die Körper der anderen, damit sie in Bewegung geraten. Erleichterung, Garantien, die große Zahl. Aber wer wirklich für den Menschen eintritt, der muss sich als Einzelner entscheiden. Er muss protestieren oder sich opfern. Tadellos. Das könnte mich beinahe überzeugen. Leider fehlt mir die Kühnheit, im Namen aller zu sprechen. Wer sind denn diese alle? Ich kann mir nicht helfen. Wer vorgäbe, im Namen aller zu handeln, erscheint mir immer anmaßend. Der Ingenieur wendet sich beistandsuchend von einem zum anderen. Ihr müsst mir glauben. Als mein Bruder Geheimpolizist wurde, habe ich ihn vergessen. Ich habe nicht ein einziges Mal mehr mit ihm gesprochen. Erzählen Sie doch keine Märchen. Es sind keine Märchen. Ich kenne Ihren Bruder und seine Rolle, die er spielte. Sie war kläglich genug. Ratlosigkeit bei denen, die bereits geglaubt hatten, den Schuldigen vor sich zu haben. Also jetzt verstehe ich bald überhaupt kein Wort mehr. Das ist Ihre Schuld. Jetzt bin ich dran, Herr. Ich bin der Letzte und ihr müsst auch den Letzten hören. Ich habe so lange gewartet, bis die Reihe an mir war. Ich werde euch sagen, was geschah. Um ihn auf der Pritsche zu schützen, hatten wir uns vorgenommen, über ihn zu wachen. Ich übernahm die Wache. Du lagst neben mir. Ich hätte gemerkt, wenn du aufgestanden wärst. Du konntest es nicht merken, Herr. Es geschah in einem Augenblick, als du schliefst. Ich blickte in alle Gesichter, bevor ich aufstand. Ich ließ eure Gesichter nicht aus den Augen. Ja, wir können uns ersparen, das anzuhören. Du hast einfach zu viel Fantasie. Lasst ihn doch ausreden. Jetzt bin ich aber gespannt. Ich stand auf, während ich Wache hatte. Und ich trat an die Pritsche heran. Er schlief nicht. Er lag ruhig da und sah mich an. Er begriff sofort, was ich wollte. In seinen Augen lag nicht einmal Angst. Als ich meine Hände ausstreckte und so vor ihm stand. Doch dann, als mein Griff sich schloss, spürte ich sein Gewicht in den Händen. Nur die letzte Kraft in seinem Körper bäumte sich auf. Ich setzte ihm ein Knie auf die Brust und hielt ihn nieder. Ich fühlte, wie die Kraft langsam verlief. Es war meine Wache, ich habe ihn getötet, um euch zu helfen. Moment. Du sagtest früher, es geschah, während du auf der Wache schliefst. Er konnte nur deshalb getötet werden, weil deine Müdigkeit dich hinderte, aufzupassen. Ich übernehme alle Schuld. Was soll ich denn noch tun? Das ist unglaublich. Ich bezweifle es immer noch. Moment, warum bezweifeln? Er bekennt seine Schuld. Er nimmt alles auf sich. Er ist der Einzige, der nichts gesagt hat zu seiner Rechtfertigung. Ich war es, ich allein. Ihr könnt mir glauben. Was soll ich denn tun, damit ihr mir glaubt? Nichts. Wir haben es alle gehört. Es ist eingetreten. Der Schuldige ist gefunden. Er hat sich gestellt und die Tat zugegeben. Also warum zögern wir denn? Was ist denn noch nötig? Ich tat es für euch alle. Für uns? Einer hätte es getan. Wenn nicht ich, dann ein anderer. Ich bin der Schuldige. Wenn es mir nur leichter fiele, das zu glauben. Der Lastwagenfahrer geht auf den Bauern zu. Du also warst das. Sieh mal an. Und ich hätte es dir gar nicht zugetraut. Deinetwegen also mussten wir uns alles gefallen lassen. Die Verhaftung, die Verdächtigung. Weißt du überhaupt, was du da getan hast? Ist dir das klar in deinem blöden Kopf? Lassen Sie ihn los, sofort. Was er getan hat, das... Wenn er es getan hat, ist es nicht zu ändern. Was schlagen Sie vor? Es ist so weit gekommen, dass wir vom Schuldigen verlangen, er habe uns von seiner Schuld auch noch zu überzeugen. Jetzt schweigen Sie! Wo einer eine solche Tat auf sich nimmt, sollte es keinen geben, der sich für vollkommen unschuldig hält. Sie alle, die damals dabei waren, als Sasson getötet wurde, sind in diese Tat verwickelt. Wenn ich mich recht erinnere, waren Sie selbst auch nicht allzu fern. Ja, danke, meine Erinnerung braucht keinen Nachhilfeunterricht, schon gar nicht von Ihnen. Wir alle waren dabei, als Sasson getötet wurde. Getötet von einem von uns. Wer es auch getan hat, er ist anwesend in diesem Raum. Gut, wir werden abstimmen, wie wir es damals taten in der Zelle. Und da ich anwesend war, als es geschah, soll mein Spruch nicht mehr bedeuten als der Spruch eines jeden. Ich beschränke mich auf die Stimme des Beteiligten. Abstimmen? Worüber denn? Soweit ich sehe, besteht keine Notwendigkeit. Wir haben das Geständnis des Schuldigen und damit ist alles erwiesen. Lieber Freund, ich würde es nie wagen, einer Sache so sicher zu sein. Ich würde mich sogar vor Gewehrläufen zum Zweifel bekennen. Der Zweifel ist das Einzige, was unser Leben erträglich macht. Unsere Abstimmung wird ein Urteil enthalten. Ich erwarte, dass alle bereit sind. Der Student wirft seinen Revolver auf den Tisch, blickt die Männer an und geht langsam auf sie zu. Wozu das? Ich rühre das Ding nicht an. Sie brauchen es nicht anzurühren. Niemand braucht es zu tun, außer einem. Der, den die meisten von uns für schuldig halten. Und nun bitte ich um Ihre Stimmen. Der Konsul schweigt. Niemand? Niemand. Dann Sie. Er hier, der Bauer. Er hat es doch zugegeben. Gut. Er ist schuldig. Ah. Und Sie? Ich habe keinen Grund, an seinem Geständnis zu zweifeln. Ja, also schuldig. Ja. Ihr Spruch? Er hat uns erzählt, wie er es getan hat. Er muss es gewesen sein. Sie. Ja, es fällt mir nicht leicht, aber wir haben sein Schuldbekenntnis gehört. Doktor. Er hat die Schuld auf sich genommen. Das heißt schuldig. Schuldig? Wollen Sie noch etwas sagen? Ich? Nee. Ich habe alles gesagt. Der Student wendet sich langsam unentschieden an den Bauern. Alle sehen zu. Alle spüren die Not, den Widerstreit des Studenten. Niemand achtet auf den Revolver. Der Konsul nimmt ihn beiläufig vom Tisch, tritt abseits. Und du selbst? Ja, Herr. Du hast die Schuld auf dich genommen. Wir haben es alle gehört, aber es ist etwas anderes, die Schuld auf sich zu nehmen oder schuldig zu sein. Jetzt muss ich dich noch einmal fragen. Wen von uns hältst du für schuldig? Alle drehen sich blitzschnell um. sehen den Konsul zusammenbrechen, stürzen auf ihn zu, umgeben ihn. Konsul, um Gottes Willen. Was haben Sie getan? Nehmt ihn den Revolver weg, schnell! Es ist zu spät, er hat sich in den Mund geschossen, er ist tot. Warum? War er es? Hat er es getan? Konsul, so hören Sie mich doch, lieber Freund. Er ist tot, geben Sie sich keine Mühe. Die Tür wird geöffnet. Der Posten erscheint. Ich hörte einen Schuss. Ja, es ist gut. Du kannst gehen. Wir sind fertig. Der Posten salutiert und tritt ab. Schließt die Tür. Der Konsul war es? Das hätte ich nicht gedacht. Der Student beobachtet reglos und mit souveräner Kälte die Männer, von denen sich einige jetzt zu ihm umwenden. Die Abstimmung ist beendet. Ich nehme mir nun die Stimme des Richters zurück. Wie konnte es nur geschehen, Herr? Warum? Warum? Er starb für seinen Zweifel. Er war von deiner Schuld nicht überzeugt. Er wollte durch seinen Tod etwas verhindern, was er nicht ertragen hätte. Ich verstehe es nicht, Herr. Du wirst es eines Tages verstehen. Es ist bedauerlich. Was geschieht denn nun? Die Tat ist gebüßt. Sie können gehen. Sie sind frei. Er, der dort liegt, hat ihnen dazu verholfen, frei zu sein. Aber es gibt etwas, wozu er ihnen nicht verhelfen kann. Frei zu sein von Schuld. Gehen Sie, nur zu, gehen Sie. Die Tat ist gebüßt, aber die Schuld wird unter uns bleiben. Warum zögern Sie? Die Welt steht Ihnen offen. NDR Kultur Sonntagsstudio. Sie hörten das Stück Zeit der Schuldlosen von Siegfried Lenz in einer szenischen Lesung vom 18. März im St. Pauli Theater Hamburg. Es sprachen Konsul Burkhard Klausner, Hotelier August Zirner, Arzt Jens Harzer, Ingenieur Konstantin Graudus, Drucker Josef Heinert, Bankmann Gerhard Garbers, Bauer Peter Franke, Lastwagenfahrer Stefan Gwildis, Student Jonas Ney, Sasson Hans Löw, Wächter Martin Wolf und die Regieanweisungen Jens Wawritschek. Außerdem zu hören die Stimmen von Axel Milberg und Ulrich Tukur als Major und Hauptmann.